wie habe ich gesagt, bei Fantasia, aber ich hatte eine Latte. Ja, stimmt. Und das wird wieder ganz vorne hingeschnitten. Nein! Okay, aber bei diesem Film ganz ehrlich, dieser Film ist eine einzige Erektion. Ja, das stimmt. So, Plor, bist du Jungfrau? Ja. Du bist Jungfrau. Ich bin Jungfrau. Und jetzt, nachdem ich mich sehr viel damit beschäftigt habe, habe ich wieder das Gefühl, das ist voll schade und ich würde es eigentlich gerne mal ändern. Ja, ich bin auch du Jungfrau. Du bist auch Jungfrau. Ich habe noch nie live, also nur um das zu erklären, Jungfrau bedeutet in dem Zusammenhang, dass wir nie live Rocky Horror Picture Show gesehen haben. Mit Toilettenpapier werfen, mit Reis werfen. Mit allem, was dazugehört, ja. Ach. Und ich finde es echt schade, weil also wenn man liest, was da alles passiert, auch dieses Shadow Acting, das ist ja noch viel krasser. Unglaublich. Also ich kenne so ein bisschen die Geschichten von dem, was oft, aber wir werden nachher noch mehr drüber reden, aber was da alles ist und wie viele Sachen es mittlerweile gibt in diesen Kultvorführungen, ist unglaublich. Willkommen zum Muss-man-sehen-Podcast, wo wir unser Cold-Opening jetzt live machen und nicht mehr rausschneiden, oder? Irgendwie. Wir werfen uns jetzt so rein. Wir geben uns jede Woche einen Film auf. Plo gibt mir einen Film, den er glaubt, dass ich ihn sehen muss, und ich gebe ihm nächste Woche einen Film auf, wo ich glaube, dass er ihn gesehen haben muss. Und zwar wird das Ganze nicht generös gemacht im Sinne von, ich glaube, das magst du, sondern im Sinne von, das musst du sehen und ich weiß, du magst es wahrscheinlich eigentlich eher nicht. Wobei das auch, um das zu entschärfen, also oft schlagen wir uns auch Filme vor, die wir beide mögen. Ja, beziehungsweise bin ich das immer. Und du gibst mir immer die ganzen japanischen Filme mit den asiatischen Untertiteln. Die letzten Episoden waren vor allem sehr davon geprägt, dass ich dir einen Film gegeben habe, so in der Hoffnung, oh bitte, sorg dafür, dass Johannes dieser Film gefällt. Und ich wurde mehrmals bitter enttäuscht. Das war wirklich, die letzten Wochen waren für mich ziemlich hart im Muss-man-sehen-Podcast. Ja, aber auch für mich, muss man sagen, weil du mir so viel Scheiße gegeben hast. Okay, also. Aber heute haben wir einen Film, glaube ich, wo wir ziemlich auf einer Linie sind. Ja, wir waren auch tatsächlich, wir haben drüber geredet und ich habe zu dir irgendwann mal gesagt, Johannes, wenn du mir den Film nicht gibst, dann gebe ich ihn dir irgendwann. Ja, aber ich bin für die Musicals zuständig. Du bist für die Musicals zuständig und gehört irgendwie so in den essentiellen Musical-Kanon. So viel können wir absolut schon mal sagen, ne? Absolut, ja. Rocky Horror Picture Show hast du für uns mitgebracht heute. Ja, und ich kann uns einmal kurz einführen in das, was auf der Leinwand passiert. Wer es noch nicht weiß, es tut mir sehr leid, macht diese Episode aus und guckt den Film an. Ja, aber das habt ihr hier verloren. Genau. Und wenn ihr den Film lange nicht gesehen habt, dann kommt hier jetzt nochmal eine Zusammenfassung, was eigentlich im Film passiert. Brad und Janet sind das Vorzeigepärchen der amerikanischen Vorstadt. Auf einer Hochzeit von Freunden gestehen sie einander singend ihre Liebe und schmieden Hochzeitspläne. Auf dem Friedhof neben der Kirche. Als sie ihren alten Lehrer Everett Scott besuchen wollen, bleibt der Wagen liegen und wir landen in einem guten alten Grusel-Horrorfilm der 30er, 40er Jahre. Das alte Schloss, bei dem sie sich Hilfe mit dem Wagen erhoffen, entpuppt sich als Brutstätte unzüchtigen Treibens. Eine Truppe sehr diverser Gestalten feiert, tanzt, singt und mordet. Wobei sie das Morden dem Obermotz der Gruppe überlassen. Frankenfurter stellt sich als Alien vom Planeten Transsexual aus der Galaxie Transylvania vor. Er verführt die beiden braven AmerikanerInnen, bis sie in Netzstrumpfhosen und knapp bekleidet mit ihm tanzen und singen. Allerdings will Riff Raff wieder nach Hause. Das ist der Bedienstete des Hauses, der sich zurück zu seinem Heimatplaneten sehnt und kurzerhand die Waffe zückt und beschließt, Frank umzubringen, bevor er das Raumschiff wieder in Gang setzt und in Form des Schlosses wieder nach Hause steuert. Frank stirbt. Die beiden Besucher bleiben in Schutt zurück und wir haben kein Happy End, oder? Was meinst du, Flo? Haben wir ein Happy End vor uns oder nicht? Das ist wirklich die entscheidende Frage bei diesem Film. Natürlich, die essentielle Frage. Ja, die Frage nach einem Happy End ist natürlich die Frage, auch was macht das, was da passiert ist mit Brad und Janet und unserem Dr. Scott. Also und Dr. Scott, nach dem habe ich nicht gefragt, ob der ein Happy End bekommt oder nicht, ist mir egal. Naja, in meiner Vorstellung erschlägt Brad Dr. Scott kurz danach. Okay, ja. Und es gibt ja auch durchaus Weiterspinnungen, was passiert sein könnte nach dieser Geschichte. Aber bleiben wir mal ganz kurz beim Original. Genau. Und dann würde ich sagen, ja, natürlich ist das kein Happy End, weil Frankenförder stirbt. Ja, Frankenförder stirbt. Ich liebe Frankenförder. Oh Mann. Ich meine, er ist ein bestialischer Killer. Ja, aber wir lieben ihn. Aber man kann ihn einfach nur lieben und es ist natürlich voll traurig, dass er erschossen wird. Auch wenn er vorher seinen großen Going-Home-Auftritt kriegt, ja, wo er auch so, ja, seinen Tod schon antizipiert. Mhm. Ich freue mich tatsächlich für Riff Raff und Magenta, dass sie es schaffen, nach Hause zu fliegen. Weiß ich nicht, ob mich das freut. Also Riff Raff, Magenta schon eher, aber Riff Raff, ich weiß nicht, der war so ein Arsch jetzt am Ende. Er hat seinen Job gemacht. Ne? Toll. Der Job ist mir egal in dem Moment. Ich will Frankenförder leben sehen. Das Ding ist ja tatsächlich, also ich liebe Frankenförder natürlich. Ich finde Riff Raff auch total geil. Und das liegt vor allem daran, weil Riff Raff einen ausgezeichneten Job macht, uns in diese Welt hineinzuführen. Ja, das stimmt. Ja, ja. Und Riff Raff in dieser merkwürdigen Mischung aus Igor, aus diesem typischen Frankenstein-Butler. Mit dem Buckel. Mit Buckel, aber dann gleichzeitig auch Rockstar, mhm, der wirklich so wechseln kann zwischen diesem was wollt ihr? Was irgendwie so gruselig und ein bisschen eklig ist, ja, ja, ja, hin zu eleganten Rock'n'Roll-Bewegungen. Mhm. Es ist einfach nur geil. Und das trotz Buckel. Elegante Rock'n'Roll-Bewegungen. Elegant und Rock'n'Roll, ich weiß nicht genau, ob das in einen Satz passt, aber egal. Ja, wir werden uns die Episode auf jeden Fall über den Fankult unterhalten müssen. Definitiv. Der darum drum gesponnen wird, der also teilweise wichtiger geworden ist als der Film. Ja, es ist ja auch ein Film, der erst durch seinen Fankult groß, ja, geworden ist, ja, weil, ja, der, werden wir auch darauf zu sprechen kommen, der war ja am Anfang nicht wirklich erfolgreich. So richtig gut, ja. Aber lass uns mal von vorne anfangen. Ich finde es nämlich interessant, wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist. Der Film basiert ja eigentlich auf einem Musical, das auf der Bühne stattgefunden hat. Basiert ist gut. Ich meine, der Film hat fast alles von dem Musical übernommen. Nicht ja, nur seinen Autoren und Regisseur, ja, sondern auch fast die gesamte Besetzung. Ja. Richard O'Brien. Was auch hätte anders kommen können mit der Besetzung, aber das werden wir auch gleich noch, ja, besprechen. Richard O'Brien, du sagst es. Der hat die Vorlage geschrieben, ein Schauspieler und Theatermensch aus England, ja, der das vor allem als Zeitvertreib geschrieben hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Es war ja so, er war irgendwie Buddies mit Leuten von Emmy, von dem Plattenlabel. Die haben irgendwann eine Party gehabt und da hat er irgendeinen Song beisteuern sollen für die riesige Party. Das war eine große Jubiläumsparty. Und da hat ihn jemand gefragt, ob er einen Song beisteuern kann für den Abend und das hat er gemacht. Und dieser Song war Double Feature. Also Science-Fiction-Double-Feature, ja, der Song, der in dem Film als erstes kommt. Und dann hat er daraufhin diesen Song irgendwie genommen, hat gedacht, da kann man doch noch mehr draus machen. Und hat dann als arbeitsloser Schauspieler, der Langeweile im Winter hat, der Winter war irgendwie wohl nicht so geil, und also auch arbeitstechnisch für ihn, und dann hat er einfach das meiste von dem, was wir auf der Bühne dann sehen und dann auch im Film sehen, einfach in diesem Winter einmal runtergeschrieben. Das ist total krass. Und er war halt immer Liebhaber von diesen Science-Fiction-Filmen aus den 40ern. Ja, genau. Also das ganze Ding ist natürlich als tiefe Verbeugung geschrieben vor diesem ganzen Trash-Kino. Ja. Das wir aus dieser Zeit kennen. Und also der Eröffnungssong hat ja auch schon diese ganzen Referenzen. Genau. Und er hat es dann auch Anfang der 70er, also wir haben tatsächlich so relativ eng aufeinanderfolgend die Uraufführung von dem Musical, die war nämlich 1973. Mm. Und hieß dann damals noch They Came From Denton High. Gott sei Dank haben sie es umbenannt. Das ist ein seltsamer Titel. Aber okay. Und dann haben sie wirklich kurz bevor die erste Preview gelaufen ist, haben sie den Titel geändert. Das war wirklich knapp vor knapp. Ja, und Jim Charman wird das ausgesprochen, hoffe ich doch zumindest. Charman, ja, ja. Zu dem hat er das gebracht und hat gesagt, kannst du das für mich inszenieren? Und der selbst hat halt auch so in dieser Musical Szene unterwegs. Die kannten sich von da. Der hat ja vorher bei Hair mitgespielt und so weiter. Genau, Hair und Jesus Christ Superstar. Ja, oder Hairspray oder was? Nee, Hair. Hair, okay. Hair mag ich auch sehr. Also ich bin ein großer Hair-Fan. Und wenn man sich die Figur anschaut, dann ist Hair auch schon eine gemeine Referenz. Weil Riff Raff ist ja der Diener und der hat sehr schütteres Haar, sagen wir es so. Auf jeden Fall. Also sie kamen aus diesem Post-Hippie-Umfeld und auch aus diesem psychedelischen, auch experimentellen Umfeld, weil wir bewegen uns irgendwie in der Zeit, in der Musicals mehr wurden als diese klassischen Hollywood oder auch diese klassischen britischen Musicals, wo ja wirklich der Rock'n'Roll und auch der Punk ins Musical Einzug gehalten hat. Ja, wobei Punk ja an sich erst ein Stückchen später passiert ist. Also 77, 78 sind ja die großen Jahre des Punk. Ja, wenn kommt drauf an, wie weit man Punk fasst. Natürlich, natürlich. Wenn wir von Proto-Punk ausgehen, dann kriegen wir die ersten Punks auch Ende der 60er und Anfang der 70er. Vielleicht, ja. Auf jeden Fall, genau. Und da hat das natürlich voll gut reingepasst. So, ja. Wir haben hier eine Verbeugung vor dem Trash-Kino, vor dem Science-Fiction-Horror-Genre-Kino der 50er Jahre. Ja. Wir haben Rock'n'Roll-Nummer. Wir haben Glam-Rock. Wir haben Glam. Und wir haben natürlich eine Menge Sex Appeal. Ja, O'Brien hat selbst gesagt, dass Glamrock ihm erst die Möglichkeit gab, viel mehr er selbst zu sein. Ja. Was ich total schön finde, weil ich finde, dass Glamrock genau in die gleiche Schiene reinhaut wie Rocky Horror Picture Show, dass Männer in Spandex oder in irgendwelchen absurden Kostümen Rock spielen auf der Bühne, ja, und einfach da so Glitzer und Glamour mit verbinden. Ich finde das großartig. Ja, und auch schon diese Gender Fluidity. Ja. Die haben wir ja ganz krass auch im Glamrock. Also David Bowie natürlich zum Beispiel coolsten Namen zu nennen, ja, der halt auch immer damit gespielt hat dass, ja, dass sich halt Geschlechtskategorien aufweichen können. Und eigentlich muss man sagen, ist das nicht eine tolle Zeit, in der Rocky Horror Picture Show entstanden ist, ja, wo das alles noch so tatsächlich, wo das passieren konnte, ohne, also ich meine natürlich, Konservative finden sowas immer kacke, ja, aber stell dir mal vor, ein Film wie Rocky Horror Picture Show würde heute rauskommen und wie würde die Rechte Amok laufen gegen diesen Woke-Terrorismus und gegen diese, guck mal, das machen die doch nur, um wokes Kino zu machen. Ja, Geschlechtskategorien lösen sich auf, man kann sich auf nichts mehr verlassen. Und damals war das einfach so wunderschön natürlich möglich. Als Rock'n'Roll, ja, verdammt nochmal. Ja, ja, genau. Diese Non-Binarität oder dieses Spiel, ja, mit dem binären Geschlechtsmodell, ja, ist halt verflucht nochmal auch Rock'n'Roll. Und das, ja, ist geil und das ist Punk und das ist wild. Und das, man muss sagen, das war eine Zeit, wo schon noch in großen Teilen der Welt Homosexualität richtig illegal war. Ja. Und das noch als Krankheit von Psychologen behandelt wurde und so. Also es ist schon auch eine düstere Zeit, muss man sagen. Ja. Und es ist dann doch krass, dass so ein Musical als Showmusical so erfolgreich sein kann. Ja, ne? Total krass. Die haben angefangen mit 60 Plätzen. Ja. Ne? Halten wir den Ball mal flach. Ne? Die haben angefangen, dieses Ding auf die Bühne zu stellen, auch schon mit den Leuten, die wir im Film sehen eben, außer Brad und Janet, die vor 60 Leuten gespielt haben. Das war so ein Experimentalraum, den sie über einem größeren Theater hatten. Ich weiß nicht, ich habe den Namen gerade nicht parat, aber es war eben einfach so eine Studiobühne, wie es sie auch heute noch so immer mal wieder gibt, wo nur 60 Leute reinpassen und du irgendwie so quasi probebühnemäßig auch Experimente machen kannst. The Royal Court Theater Upstairs. Ja, genau. Das gibt es heute nicht mehr, leider. Also es gibt es auch schon recht lange nicht mehr, weil einfach das Geld dann auch irgendwann knapp geworden ist und sie sich dieses Experimentierfeld nicht mehr leisten konnten. Aber es ist ja dankenswerterweise so, dass das auch immer mal wieder heute noch auch in Berlin in Theatern so eine Probebühne gibt und so eine Studiobühne. Und da kann man Sachen machen. Und die haben diese 60 Leute halt so oft reinbekommen, das war sofort wochenlang ausverkauft, dass sie dann irgendwann umgezogen sind in einen größeren Raum und dann ist der wiederum, dann haben sie irgendwo ein Kino gefunden, das abgerissen werden sollte, dann haben sie es Interims genutzt und haben da irgendwie ihre Shows gemacht und dann sind sie in einem Theater gelandet, wo sie 500 Plätze hatten, ja, und es war immer noch ausverkauft. Das ist total krass. Wie krass. Ja. Das lief da echt jahrelang dann, das Ding. Und man merkt diesem Film, das finde ich tatsächlich auch schon so schön am Film, um das vorweg zu greifen, dann merkt dem auch an, dass er von dieser kleinen Bühne kommt, weil, ja, es gibt so ganz, genau, viele Andeutungen von Großem, die aber mit kleinem Personal in engem Raum umgesetzt sind. Also, ja, vor allem diese ganze Party, ne, die wir, ja, hier haben. Ja, genau. Das sind nicht so viele Gäste da. Und du siehst halt ständig, du hast diese, ja, Versprechung von was Großem und auch, du hast auch diese Imagination von was Riesigem. Ja, hier ist, ja, die große Transsilvanien-Party. Und aber was gezeigt wird, sind eben nur so 10 Leute, die 10 da Leute, rumtanzen. Genau. Ja, ja, absolut. Und damals schon bei diesen Aufführungen des Stückes, hattest du ja schon gesagt, Tim Curry war dabei als Frankenförder. Richard O'Brien hat von Anfang an den Riff-Raff gespielt. Ja. Und dann, ja, wirklich so die Leute aus dem, die wir auch im Film sehen dann. Ja. Und zwar auch Meatloaf. Meatloaf, ja. Der tatsächlich Eddie und Scott gespielt hat. Traditionell haben immer Eddie und Scott wurden immer vom gleichen Schauspieler gespielt, das im Film aufgeweicht wurde. Leider war Meatloaf sehr enttäuscht, als er gehört hat, dass er nicht beide Rollen spielen darf. Ja. Ich hätte ihn auch gerne gesehen als Everett Scott, aber es kommt mir komisch vor. Der es jetzt spielt, macht das schon sehr gut, muss ich sagen. Er ist halt sehr jung und was auf der Bühne dann funktioniert mit Schminken, ja, und genau, so funktioniert funktioniert wahrscheinlich im Film nicht mehr so gut. Ja. Aber es ist einfach geil. Ich hatte das komplett verdrängt, dass das ja Meatloaf ist. Ja, ich auch. Und dann auch. Kommt er rein und ich denke so, ah ja, stimmt, ja geil. Super geil. Und macht auch tatsächlich eine der geilsten Rock'n'Roll-Nummern des Films. Ja, Meatloaf. Ja. Großartig. Toll. Übrigens, Tee, Plor, möchtest du gerne Tee haben? Ich habe wieder mal Tee vorbereitet. Wir sind heute ja wieder so englisch unterwegs, dann müssen wir auf jeden Fall Tee dazu trinken. Natürlich. So, gib mal meine Tasse rüber. Es geht auch nicht über einen würdevollen Tee. Würdevolle Tea Time mit einem würdevollen Film. I'm just a street transvestite from Transylvania. Okay. Ich danke dir. Und der Film kam dann allerdings auch tatsächlich aus der Low-Budget-Richtung. Sie haben nicht so viel Geld investiert. Also sie waren über 1 Million. Das Ding ist, sie hätten sehr viel mehr haben können. Aber dann wäre die Bedingung gewesen, Mick Jagger anzustellen als Frankenfurter. Der das echt gerne gemacht hätte. Ja, der wollte. Der ist dieser Rolle hinterhergerannt. Ja. Es gab echt ein paar sehr berühmte Leute, die diese Vorstellungen gesehen haben und sehr geliebt haben und auf jeden Fall sofort dabei gewesen wären. David Bowie hat sich dafür eingesetzt, dass dieses Ding irgendwie erfolgreich wird. Und das Krasse ist ja, Tim Curry ist fantastisch, aber ich könnte mir sowohl David Bowie als auch Mick Jagger direkt in der Rolle des Frankenfurter vorstellen. Absolut. Ich glaube, David Bowie war nicht für die Rolle irgendwie, hat er sich nicht, glaube ich, eingesetzt. Aber er hatte irgendwie, das Ding ist, der Film war nicht sofort erfolgreich. Ja, der war ein Flop. Der war ein totaler Flop. Der war halt irgendwie fürs ganz normale Publikum in ganz normalen Zeiten geprogrammiert. Und dann sind die Leute aus den Testvorführungen schon teilweise rausgegangen. Es war so 2/3 Leute sind rausgegangen und haben den Film nicht verstanden. Und dann haben die das irgendwie, es hätte sofort irgendwo in irgendwelche Schubladen landen können, wenn nicht irgendwelche Leute gesagt hätten, nee, wir wollen das aber unbedingt irgendwie hinkriegen und neu programmiert haben und gesagt haben, naja, wie wäre es, wenn wir es als Midnight-Vorstellung machen? Midnight-Vorstellungen waren relativ neu, ich weiß, gab es schon eine Weile, aber das war so ein Anfang Konzept der 70er einfach. Hat sich das entwickelt, ein Hoch auf die Midnight-Movies. Ja. Da sind so viele tolle Filme zu Kultstatus gelangt. Midnight-Movies ist das, was Quentin Tarantino sozialisiert hat und so Filme, die heute Kultfilme sind, wie zum Beispiel Night of the Living Dead oder auch Eraserhead von David Lynch. Mm. Die haben in den Midnight-Movies haben die ihr Publikum gefunden, wo sie an der normalen Kinokasse einfach nicht durchgekommen sind, weil sie zu experimentell, zu merkwürdig, zu schräg, zu bizarr, whatever waren. Gerade bei Eraserhead kann ich es mir vorstellen, ne, dass das dann dort sein Publikum findet. Und hier war es eben genauso. Es gab einen ganz tollen Typen bei, ich habe den Namen irgendwo aufgeschrieben, aber das geht jetzt irgendwo unter hier. Es war ein Typ beim Vertrieb, der gesagt hat, komm, lass es uns wenigstens noch einmal probieren. Wir setzen jetzt alles irgendwie auf diese Midnight-Vorstellungen und hat das da eingebracht. Und David Bowie, wie gesagt, hatte sich auch dafür eingesetzt. Der hat nämlich auch groß gesagt, hier Leute, guckt euch den Film an, gebt ihm eine Chance, er ist großartig. Und dann sind so die ersten Leute tatsächlich auch in den Midnight-Vorstellungen geblieben, haben sich das Ding angeschaut, hat sich's rumgesprochen und dann wurde das tatsächlich ein riesiges Ding nach und nach. Und nach so ungefähr 6 Monaten fingen die ersten Leute an, irgendwelche Sachen reinzurufen. Das hat so früh schon angefangen. Das hat in diesem Jahr noch angefangen. 74? Ich glaube 74. Total krass, dass Leute dann, ich glaube es war irgendein Lehrer, der in der Szene, wo Brad und Janet im Regen stehen vor dem Haus, haben die ja so eine Zeitung, die sich über den Kopf hatten. Ja. Und dann ruft er sowas rein wie, kauf dir einen verdammten Schirm, Bitch. Oh, Janet hat es oft übel abgekriegt vom Publikum. Ja, ja. Ach man. Und die rufen ja teilweise wirklich fiese Sachen rein, muss man sagen. Aber das kommt von einem anderen, also es kommt nicht aus der bösartigen Seite, sondern man sagt das irgendwie so, weil der Film sich ja auch über so Tropes lustig macht aus den Filmen, die er parodiert. Und deswegen geht das Publikum da auch mit drauf ein. Wenn du im Jahr 1976 dann in so eine Midnight-Movie-Vorstellung gegangen bist, du hast diesen Film zum ersten Mal gesehen, dann öffnet sich der Screen und das Erste, was du siehst, ist der festgebundene Kopf, du siehst den Kopf nicht, ja. aber er ist festgebunden, von Patricia Quinn. Und du siehst halt nur diese Lippen und hörst die Stimme von dem Schöpfer des Ganzen, nämlich von Richard O'Brien, der das immer intoniert hat. Und dann wirst du eingeführt, einfach nur schwarz Lippen und du hörst dieses Science-Fiction-Double-Feature. Und wie viel von den Anspielungen hast du verstanden? Ja, so 1, 2, 3 vielleicht, aber nicht, nee, bei weitem nicht alle. Ich finde es so toll. Also der Song ist großartig, aber man muss schon sagen, dass man so das Gefühl hat, dass der Film sagt, so, kommt erstmal an. ihr könnt noch ein bisschen Popcorn essen, ist in Ordnung. Unterhaltet euch auch noch ein bisschen und bereitet euch vor auf das, was jetzt kommt. Vielleicht informierst du, der schon zum 10. Mal da bist, die Dame neben dir, die zum 1. Mal da ist. Was sie da gerade sieht. Was jetzt kommen wird. So ein bisschen das Gefühl macht es, obwohl der Filmemacher, der wusste ja nicht, was das werden würde so unter Publikum. Aber man hat oft im Film, finde ich, das Gefühl, dass der antizipiert, dass die Leute mitmachen. Aber natürlich nur aus der Retrospektive betrachtet. Aber ich habe das Gefühl, dass der echt absichtlich Lücken lässt, damit die Leute reagieren können. Du meinst, es gibt diese sehr, sehr bewusst gesetzten Pausen? Ja, also die krasseste Pause ist natürlich Anticipation. Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt noch mehr so Sachen, wo man denkt, okay, jetzt wollen sie aber auch wirklich, dass das Publikum mitmacht. Was ich wieder festgestellt habe jetzt, und das betrifft vor allem gerade so die erste Dreiviertelstunde, dass das Pacing unglaublich gut ist. Ja, das Wahnsinn. Dass du irgendwie da so langsam reingeworfen wirst und dann hast du diese Mockery von einer idyllischen Hochzeit mit Beerdigung am Rande und mit American Gothic-Paar, das da noch rumsteht. Dieses American Gothic-Ding ist so geil. Ich habe so flach gelegen wieder. Es ist super. Und ich feiere den Film von Anfang an, weil der wirklich, der macht sich so bodenlos lustig über die Sachen, über das, was er halt behandelt an Themen. Und dieses amerikanische brave Pärchen und dieser Damn It Janet-Song ist so großartig. Ich will ihn die ganze Zeit singen, weil er so lustig ist. Es ist vor allem cool, weil unsere beiden Protagonisten, die hier eingeführt werden, nämlich Brad Majors und Janet Weiss, weil die von Anfang an so großartig, als erstes so, wir folgen denen jetzt, aber gleichzeitig sind die auch ein absolut krasses Abziehbild von diesen Figuren, die wir im amerikanischen Trash-Kino haben. Das ist unglaublich. 50er Jahre, der Held und brave Hausfrau, der auch immer wieder sagt, Janet, es ist alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen, ich hab das im Griff. Ich hab das alles im Griff, genau. Und Janet, die alle 5 Sekunden ohnmächtig wird, wenn irgendwas passiert, was nicht in ihr Weltbild passt. Und dann aber im Schloss, muss man sagen, erstaunlich oft, ach, applaudiert und guckt und ach, und schau mal das ist doch nett und lass ihn doch erstmal machen, Brad, was ist denn los? Und das wird ja nachher total krass aufgebrochen. Also Brad ist auch am Anfang, schreit Brad ja geradezu, hetero. Ja, total. Keine Frage, hetero. Keine Frage. Du siehst ihn und denkst, hetero. Und nachher lässt er sich von Frankenförder aber mal so richtig verführen. Leider sehen wir nicht genug davon. Ja. Wir sehen weniger als bei Janet. Also wir sehen natürlich sowieso nicht viel, weil da der Stoff davor hängt, weil sie Angst hatten, dass es zensiert wird einfach zu sehr. Ja. Und ich finde es trotzdem eine gute Entscheidung auch. Auch selbst wenn sie nicht die Zensur im Kopf gehabt hätten, finde ich es eine nette Entscheidung, diesen Vorhang davor zu haben und dieses Schattenspiel zu sehen. Wir sehen sie ja beide halb nackt irgendwann und ich dachte tatsächlich nochmal, wow, krass, hatten Susan Sarandon und Barry Bostwick eine gute Figur. Ja, Wahnsinn. ja, absolut. Das sind ja so zwei Leute, die wir jetzt schon als ältere Schauspieler kennen, die auch jetzt nicht mehr dafür bekannt sind, oft halb nackt in ihren Filmen aufzutreten. Ja. Und das war krass, so diese sexualisierten Rolle zu sehen, weil das sind beides großartige Schauspieler. Absolut. Und die einfach unabhängig von Rocky Horror Picture Show eine Karriere hingelegt haben, die wenig verlinkt ist mit den Figuren, die sie da spielen. Ja. Und dann zu sehen, wie krass sexualisiert sie sind, da ist es auch schon umwerfend. Also der ganze Film ist natürlich Sex, ne? Muss man mal sagen. Ja. Und ich finde es toll und erfrischend, dass es dann eben nicht darum geht, nur sie sexualisiert darzustellen, sondern einfach jede Figur wird einmal durchsexualisiert. Alles ist Sex in diesem Film. Jede Figur, bis auf Scott, beziehungsweise von Scott, hat jede Figur krassen Sexappeal. Wahnsinn. Selbst der lobotomisierte Meatloaf, ja. Hat irgendwie noch so ein Stück Sexappeal. Einfach, einfach durch diese Rock'n'Roll-Rebellion-Natur. Ja. Als wir den gesehen haben, oh Gott, das muss ich jetzt sagen, damit ich das nicht vergesse. Als wir den gesehen haben, ich habe mit meiner Freundin geguckt, kam von der Seite, als Meatloaf aus dem Kühlschrank kommt, meinte sie, aha, ist das so ein Kommentar in Richtung die 50er, weil die sind halt altbacken und die muss man aus dem Kühlschrank holen, aus dem Tiefkühlvorrat. Das fand ich eine super süße Idee. Auf jeden Fall, zumal Eddie ja wirklich so ein typischer halbstarker Rock'n'Roller ist. Ne? Er passt gar nicht so 100% in diese Welt rein, weil sonst sind diese Rock'n'Roller ja deutlich mehr 60er und 70er, deutlich mehr Glamrock und weniger Elvis und mehr Bowie. Mhm. Und Meatloaf ist halt mehr, so diese 50er Abziehbild. Ja. Ich finde es super, super Gedanke, der da kam. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes, Ja. Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein. Shit. Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Thema Rock'n'Roll. Welche Songs findest du denn besonders gut? Ah, sind wir jetzt schon da? Nein, das müssen wir später machen. Welche Songs sind die besten, müssen wir später machen. Wir haben bis jetzt, wenn wir so ein bisschen durchgehen, haben wir Damn It Janet. Mhm. Was ich schon gesagt habe, einen großartigen Song finde. Ja, toll. Er ist so ironisch und so großartig. Das Geile ist ja, dass es wirklich so ein Rock-Pop-Song ist, der sowas sehr Glattes hat. Mhm. Funktioniert halt so saugut. Weil du die ganze Zeit merkst, dass hier so ein typisches männliches Verhalten beim Antrag machen auf absurdeste Weise dargestellt wird. Und es wird immer nur noch besser, weil die da im Hintergrund stehen, diese gleichen Figuren, diese American Gothic Sachen. Es ist unglaublich, es ist so geil. Und ich erkenne die Figuren kaum, muss ich sagen, weil die ja später im Schloss vorkommen. Ja, Ich wusste es nicht. Ich wusste nicht, dass Frankenförder als Priester da steht. Ach so, du wusstest es gar nicht. Und mir ist es wieder nicht aufgefallen. Ja. Ich habe den Film schon ein paar Mal gesehen, mir ist es nie aufgefallen. Okay. Mir ist einfach nie aufgefallen und dann habe ich es gelesen und da ist Frank, da ist ja auch Magenta. Ja, Columbia und so, ne? Also, sie sind alle da. Das ist so dieses Wizard of Oz-mäßige, was ich total geil finde, weil das so unterschwellig, also zum einen ist ja sowieso in der Queer-Szene Wizard of Oz so ein großes Ding, ein wichtiges Ding und das dann zu zitieren, ist natürlich toll, aber auch überhaupt das Konzept zu haben, zu sagen, die wollten ja eigentlich alle Szenen bis zum Schloss schwarz-weiß machen. Ja. Die wollten all in gehen. Oh. Die wollten wirklich diesen Wizard of Oz-Gedanken durchziehen. Ich hätte jetzt gerade gesagt, es ist wie Wizard of Oz, aber mit einem ganz gewaltigen Unterschied, und zwar, dass Dorothy aus der Realität kommt und in einer Traumwelt landet, während Brad und Janet aus einer Traumwelt kommen und in der Realität landen. Das ist nämlich der nächste Punkt, den ich total geil finde. Wenn ich mir Förters Spiel anschaue und das der Partygäste und so, vor allem aber Frankenförter, es ist so viel naturalistischer gespielt als der Stock im Arsch von den beiden, die ja zu Besuch kommen. Es ist so geil und wir wissen sofort, auf wessen Seite wir sind. Natürlich. Weil die Spaß haben und die echten Menschen, die eigentlich Aliens sind die, an die man sich hängt. Das Geile ist ja wirklich diese Entwicklung, ne? Du hast sie durch den Regen fahren, du hast sie dann in diesem Schloss ankommen und du bist die ganze Zeit bei ihnen und denkst, oh Gott, was sind das für gruselige Gestalten? Und dann reißt Riff Raff die Tür auf, du hast die Party, du hast den Time Warp Song und du sagst, okay, Jen, Fred, es war schön mit euch, aber ich bin jetzt einer von denen. You're on your own. Viel Spaß noch, viel Glück. Ich bin dann mal Party machen. Und jeder begreift es, sogar der spießige britische Erzähler steht dann irgendwann auf dem Tisch und bewegt seine Hüften zu diesem Song. Und du denkst nur, geil, was für eine Party. Und wie gesagt, es sind nur 10 Leute. Aber du denkst direkt, scheiße, ich will da mitmachen, ich will da mitfeiern. Das ist die beste Party aller Zeiten. Wenn du gerade den Kriminologen, der da ja, also es soll ja ein Kriminologe sein, der dir dann irgendwie so sehr distinguiert erzählt, was da passiert ist. Und ganz am Anfang, wenn das erste Mal auftaucht, ruft man traditionell ja im Kino dann boring, was ich sehr süß finde. Weil er ist eigentlich, als ganz am Anfang denkt man so auch so, was soll das jetzt? Was hat der hier zu suchen? Geh mir aus dem Weg, ich will mehr Blick auf Frankenförter. Aber dann macht er eben der Schnitt ist dann so schlau, den nicht nur zwischen den Szenen als Mittler einzubauen, sondern eben auch, wenn der Time Warp kommt und der dann an der Schautafel zeigt, wie es funktioniert und so. Es ist so, so großartig und damit lieben wir sogar diese Figur, weißt du? Es bricht halt auch alles, ne? Also wir haben hier immer mal wieder Brüche mit der vierten Wand. Immer wieder, die toll sind. Es wird diese Wand zwischen Erzähler und Filmhandlung gebrochen und dann nochmal zwischen Erzähler und uns und Filmhandlung und uns. Mhm. Und es geht dann einfach munter und drüber und alle feiern mit. Und es ist ja auch so geil, wie diese Erzähler während dieses Songs am Anfang noch wirklich, der Kriminologe am Anfang wirklich mit seinem Schaubild erklärt, so macht ihr das und so macht ihr das. Ja. Und dann am Schluss kann er sich aber auch nicht mehr halten. Irgendwann steht er auf dem Tisch und bewegt seine Hüften. Und ja, ich liebe diese Entwicklung. Ich finde es halt auch geil, weil es geht dann immer noch ein Stück höher, ne? Du hast diesen Time Warp Song, es ist voll alles so hoch und du bist total gehypt. Ja. Und dann kommt Frankenförder und es geht gleich weiter mit Sweet Transvestite. Ich weiß nicht, wie viele Sekunden dazwischen sind. Gefühlt ist da so, passt da kein Blatt Papier zwischen die beiden. Die Hochzeitsgäste fallen um, Brad und Janet wollen fliehen und dann rennen sie gegen Frankenförder und wir sehen zum ersten Mal dieses intergalaktische Wesen, gespielt von Tim Curry auf so vielen Ebenen, intergalaktisch, übernatürlich, Wahnsinn. Das Ding ist ja, dass Tim Curry viel bescheidener, viel kleiner, viel schüchterner ist als Mensch. Und dann zieht er diese hochhackigen Schuhe an und hat dieses Make-up auf und der rastet voll Kanne aus. Ja. Der gibt 130%. Es ist ja wirklich krass. Vor allem, weil ich, wenn ich ihn später sehe in Interviews oder vorher sehe oder während die Show gelaufen ist, gab es auch Interviews mit ihm irgendwie zu sehen. Es gibt so ein Schwarz-Weiß-Interview und man merkt, wie in sich gekehrt dieser Mensch eigentlich ist. Ja. Und was es für eine krasse Wandlung ist, wenn er diesen Frankenförder spielt. Mein Gott. Man erkennt ihn kaum in später. Die Figur sollte erst so ein bisschen deutscher sein und wissenschaftlicher. Und er hat gesagt, nee, ich will das nicht so, ich will das englisch machen. Beziehungsweise er hat es am Anfang deutsch gespielt. Es gab ja diese Phase, wo er auch alles Mögliche ausprobiert hat, auf der Bühne live, während die Shows gelaufen sind. Und dann hat er irgendwann in einem Bus eine Frau gehört, die so schrill neben ihm mit diesem sehr porschen britischen Akzent mit jemandem gesprochen hat. Und dann hat er das noch, hat er gemeint, kombiniert mit der Telefonstimme seiner Mutter. Was ist da? Aber das ist eine tolle Beschreibung. Ja. Kannst du dir die Telefonstimme von deiner Mutter vorstellen? Ja, hallo, wie geht's denn so? Was weißt du so in der Richtung? Und das Krasse ist ja, dass diese Figur trotzdem noch so würdevoll ist. Absolut. Er ist ganz eindeutig der König dieser ganzen Veranstaltung oder die Königin oder irgendwas dazwischen. Ja. Und er steht für Party. Mhm. Er steht gleichzeitig aber auch für, er hat offensichtlich Probleme mit seinem Temperament, wie wir mehrmals erfahren. Aber er steht eben auch für den, der das Ding voll im Griff hat, der weiß, wie die Party zu feiern ist, der aber auch weiß, wie er jemanden abschlachten kann, wenn der ihm in die Quere kommt. Ja. Und diese Mischung aus hysterisch, erschreckend, witzig, sexy, es ist einfach krass, wie viel diese Figur in sich drin hat. Ein wahnsinniges Timing, weißt du, der weiß immer genau, in welchem Moment er was wie machen muss und wann der Blick in die Kamera sein muss. Es ist so toll. Und ich finde, dass er alles so im Griff hat am Anfang, macht dann das Ende überhaupt erst möglich und so wie er es spielt überhaupt erst möglich. Weil man hat so ein bisschen die Ahnung im ersten Drittel oder im ersten beiden Dritteln, dass das Ende schwierig zu erreichen ist, weil du jetzt die ganze Zeit Party machst. Ja. Und dann davon runterzukommen und nochmal ein bisschen was Substanzmäßiges zu haben oder sowas, ist schwierig. Mal gucken, wie wir dann, lass uns das noch ein bisschen aufsparen, aber wie sich das entwickelt. Aber Frankenförder, wenn wir gerade bei ihm sind, großartiger Schauspieler, ganz toll gespielt und eine wahnsinnig gut geschriebene Rolle. Ja. Und die Gesangsnummern sind der Hammer. Tim Curry hat gesagt, er möchte ein bisschen mehr wie die Queen klingen. Ja. Frankenförder auch, um nicht wenig, mehr Englisch, weniger Deutsch. Das Witzige ist, genau in dieser Zeit, als dieser Film dann auch entstanden ist, ist eine andere Band groß geworden, die Queen heißt. Und das, was dieser Frankenförder verkörpert, eben diese verschiedenen Facetten von Sexualität, von Spaß, von Pomp und so weiter, die findet man halt auch in der Musik von Queen. Ich finde, das trifft sich zeitlich so sehr gut, weil Queen halt auch so total überladen ist. Mhm. Eigentlich viel zu viel ist. Du hast den Rock'n'Roll drin, du hast das Opernhafte drin, du hast den Pathos, genauso wie den Sex. Und das kulminiert halt auch in dieser Figur. Und diese Figur ist da einfach on point, dieses krasse, übertriebene Klemmding. Eigentlich viel zu viel, um real zu sein. Wir müssen mal ein bisschen persönlich werden, habe ich so das Gefühl. Frankenförder hat damals wie heute und immer dazwischen Leute inspiriert, einfach sich selbst zu sein, ne? Zu sagen, okay, ich, das sagt er ja auch, ne? Er singt das ja später sogar, ne? Don't dream it, be it. Ja. Und diese Botschaft von Frankenförder ist einfach so stark und hat so viele Leute dazu gebracht, überhaupt die Kraft aufzubringen, etwas zu sein, was in ihrer Umgebung vielleicht nicht so gewünscht wirkt oder tatsächlich ist. Das finde ich so der absolute Wahnsinn. Und ich habe das Gefühl, ich war immer ein relativ femininer Charakter als Mensch. So wie ich aufgewachsen bin, wie ich Jugendlicher war, bis in meine Mid-20er, End-20er, wenn ich irgendwo auf Toilette gegangen bin, öffentlich, und mir kamen Männer entgegen, um auf Toilette zu gehen, haben sie erstmal erschrocken geguckt und haben gesagt, falsche Toilette, Moment. Und ich so mit der tiefsten Stimme, die mir zur Verfügung stand, nein, nein, ist schon okay, gehen Sie weiter. Um irgendwie klar zu machen, dass ich irgendwie männlich so gelesen werden möchte. Ich hatte auch immer eine Art und Weise an mir, wo ganz viele Leute mit einem Vorurteil im Kopf gesagt haben, der muss doch schwul sein. Weißt du? Dieses Bild im Kopf, wo ich immer gedacht habe, was ist denn das für ein Bild? Warum muss man das darauf festlegen? Warum muss das in einer Sexualität münden, wenn man so ein bisschen, weiß nicht, flamboyant ist noch nicht mal das richtige Wort, das ist schon zu viel, sondern es ist einfach nur ein bisschen extrovertierter, exaltierter, vielleicht ein bisschen mehr Show im Gang, weiß ich nicht, keine Ahnung, ja. Oder eine Art und Weise zu einen Raum zu betreten oder so. Das hatte ich früher noch mehr als heute, es hat sich vielleicht ein bisschen verspielt. Weiß ich nicht genau, ich gucke nicht so viel in den Spiegel dabei. Und ich bin sehr hetero einfach und ich würde jedem da draußen empfehlen, egal wo ihr euch auf dem Spektrum der Sexualität befindet, nehmt euch ein Vorbild in Frankenfurter und zieht euch mal so richtig flamboyant mit hochhackigen Schuhen oder sonst irgendwas an und schaut mal, was es mit euch macht. Macht das einfach. Mit mir würde es vor allem machen, dass ich stolpern würde. Aber dieses, weißt du, ein Gefühl in sich hervorzurufen, was du vielleicht vorher nicht gespürt hast, weil du ein Bild davon im Kopf hattest, was Mannsein bedeutet. Ja. Und das lehrt einen dieser Film, finde ich. Dass egal, wo du bist, wo du stehst, sexuell oder identitätstechnisch, probier aus, mach. Ja, ja. Find raus, was geil ist, was cool ist, was Spaß macht. Es geht gar nicht mal darum zu sagen, sei du selbst, sondern einfach guck mal, was es für Möglichkeiten gibt, ja. Wie vielfältig das Leben ist. Und vielleicht merkst du dann, dass du das, was du dachtest, was du bist, gar nicht wirklich bist, sondern dass sich noch irgendwie ganz andere Sachen in dir schlummern, die eigentlich raus möchten, die aber nie eine Chance hatten. Das war jetzt so mein Plädoyer mal kurz. Nein, total cool. Richard O'Brien selbst hat ja auch gesagt, dass Frankenförder ihm geholfen hat, auch ja. So ein bisschen mit seiner eigenen Identität, mit seiner eigenen Geschlechtsidentität umzugehen. Mhm. Es wurde viel spekuliert über Richard O'Brien. Wie homosexuell ist dieser Mensch? Ja, wie sehr ist er transsexuell und so weiter? Alles. Und jüngst ist viel gesagt, das ist schon über 10 Jahre her, ja. Hat er sich doch öfter dazu geäußert. Er hat ja verheiratet und hat auch Kinder. Und er wurde dann auch nochmal gefragt, so jetzt auch in unserer Zeit, wo ein bisschen offener darüber geredet wird. Und seine Aussage war, ja, ich glaube irgendwie, es gibt irgendwie ein Spektrum, in dem wir uns bewegen. Ja. Also das, was wir auch heute sagen, wo man sich ein bisschen lockerer mit diesen Kategorien männlich-weiblich auseinandersetzen kann. Ja. Und ja, ich kann mir das vorstellen, dass ich nicht so 100% einen Punkt da matche, dass ich nicht ganz männlich bin und nicht ganz weiblich bin. Ja. Und hat dann sogar eine Prozentanzeige gesagt. Er hat gesagt, ja, wahrscheinlich bin ich so 70% männlich oder 30% weiblich. Okay. Aber wenn du Richard O'Brien siehst, wie er in der Öffentlichkeit auftritt, merkst du einfach, das ist auch so ein Typ, der ja, man könnte androgyn dazu sagen, aber der entspricht halt einfach nicht diesen ganzen Klischees von einem Mann. Mm, yeah. Und bewegt sich halt irgendwie so dazwischen. Und er hat gesagt, ja, die Auseinandersetzung mit dieser Rocky Horror Show hat mir total geholfen, da dem auch bewusst zu werden und auch zu sehen, wie groß das Feld der Geschlechtlichkeit ist und wie groß das Feld der Sexualität ist. Und ja, Frankenförder kriegt ja auch im Laufe des Films was von einem Antagonisten. Ja, also natürlich. Ich meine, er ist unser Killer. Ja. Er ist irgendwie auch unser Bösewicht und trotzdem unser Held. Ja, was heißt irgendwie? Er ist von Anfang an, er stellt sich mit einem Bösewicht-Song vor. Also. Ist das ein Bösewicht-Song? Nein. Okay, im Disney-Film wäre es definitiv ein Bösewicht-Song. Ja, natürlich. Aber ist nicht so diese Unterscheidung zwischen I am-Song und I want-Song? Ja, genau. Die Bösewichte singen, was sie sind und die... Und die Helden singen, was sie wollen. Aber ich lese Frankenförder, wenn ich das sehe, also immer eigentlich als cooler Typ, der das Ding rockt, bis zu dem Punkt, wo er dann Eddie erschlägt, man erstmal denkt so, shit, was ist jetzt gerade passiert? Richtig. Okay, wie sehr will der Film den zum Antagonisten machen und wie sehr will der Film ihn als Bösewicht darstellen? Ja. Weil das kommt wirklich unerwartet, ne? Wir haben hier diesen Rockstar, der da reinfährt ins Geschehen und er mal sagt so, ey, du hast hier, ich bin auch da. Mhm. Und dann Frank ist ziemlich genervt davon. Naja, okay, ich muss den irgendwie loswerden. Ja, ja. Und macht das auf eine echt düster und brutale Weise, auch wenn wir nichts davon sehen. Wie er da mit dem, so Shining-mäßig mit dieser Axt dann herausgekrochen kommt wieder, nachdem er ihn erledigt hat. Oh mein Gott. Es ist schon ziemlich dark und ziemlich ziemlich abgefuckt. Mhm. Und das ist ja so der Moment, wo wir dann auch einfach erfahren, okay, dieser Frankenförder hat offensichtlich eine sehr düstere und dunkle Seite. Mhm. Es ist für mich der erste Moment, wo ich ihn als den Bösewicht lese. Okay. Selbst wenn, also auch wenn er davor als der wahnsinnige Geschöpfer gezeigt wird, der Rocky erschafft. Ja, weil eigentlich, das ist doch das klassische Ding, oder? Dass du jemanden hast, es ist Frankenförder, Frankenstein, das ist doch der Antagonist, das ist doch derjenige, der sich aufspielt, Gott zu sein und ein Wesen zu erschaffen. Natürlich ist das eigentlich derjenige, wo man sagt, ja, jetzt komm mal ein bisschen runter, Mann. Aber er ist so cool dabei. Ja, natürlich. Und ich finde Rocky nicht wirklich sexy, aber nein. Was er vor allem an seinen Haaren liegt. Und seinem Blick. Aber er hat Muskeln und die Janet sagt, I like muscles. Ja, ja, ja, ja. Sie ist nicht der Muskeltyp, aber vielleicht doch ein bisschen. Es ist so toll, vor allem, weil er den Song da drumherum so einfach so spielt, weißt du, er erschafft dieses Wesen und ist so begeistert von ihm und spielt ihn so und freut sich über seine Muskeln so sehr, dass man ihm alles gönnt, dass man denkt, okay, wenn du das möchtest, mach, was soll's. Wir glauben in diesem Moment auch wirklich, er wollte sich ein schönes Spielzeug erschaffen, ja. Das ist ihm definitiv gelungen. Ja, toll. Good for him. Good for him. Aber leider musste er Meatloafs halbes Hirn dafür benutzen. Ja, das ist, manchmal muss man Opfer bringen. Ja, übrig geblieben ist der Rocker. Aha, welcher Teil ist denn raus? Naja, es war offensichtlich sowieso nicht so viel Gehirnmasse. Ich glaube, er hätte vielleicht hätte er doch auf ein anderes Gehirn zurückgreifen sollen. Vielleicht. Auch, ja. Also ich glaube, auch wenn du das, was bei Eddie noch drin ist, mhm, und das, was bei Rocky jetzt neu drin ist, zusammenmixt, kommt, glaube ich, auch nicht viel raus. Ja, aber Janet ist zu spät aufgetaucht. Ja, das stimmt allerdings. Naja. Auf jeden Fall haben sie dort auch einen tollen Song wieder. Es dauert immer nicht lange, bis der nächste Song anfängt. Ich habe so das Gefühl, dass die Songdichte am Anfang stärker ist und es sich dann nach und nach so ein bisschen rausschleicht. Aber nicht dolle merklich, sondern so, dass man so immer mal ein bisschen mehr Spielhandlung zwischen den Songs hat. Ja, der Film versucht dann halt doch irgendwie aus diesem Szenario, was er geworfen hat, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Mhm. Ne? Sie wollen eigentlich nur telefonieren, sie werden zu dieser Party genötigt und müssen dann zugucken, es macht alles gar keinen Sinn, was da passiert. Und der Film versucht dann, es ist halt doch noch das Ganze zu einer runden Geschichte zu machen, indem er eben diesen Kontrahenten von Frank reinbringt. Dr. von Scott. Und indem er. Nazi-Vergangenheit. Das ist so geil. Hast du auch das Gefühl, dass der deutsche Akzent mit jeder Szene mehr wird? Ja, natürlich. Er kommt wieder durch. Er ist sehr britisch, wenn er da reinkommt am Anfang, dieser Dr. Scott. Und am Schluss? Er kann einfach nicht mehr an sich halten. Er versucht es die ganze Zeit zu verstecken und dann bricht das wieder raus. Am Schluss ist es einfach nur noch Dr. Seltsam. Du hast das Gefühl, jede Sekunde hebt er seinen Arm. Stimmt. Er hebt ja dann sein Stockingbein, wenn er im Rollstuhl sitzt da und die anderen tanzen. Dann kann er ja auch nicht mehr anders als tanzen. Und in dieser Geschichte gehört es halt auch schon dazu, das gehört noch zum Sinnlosen, dass Frankenförder dann einmal als Janet bei Brad und einmal als Brad bei Janet vorbeikommt. Es ist aber eine großartige Szene. Das Problem ist bloß, dass ich die ganze Zeit so ein kleines bisschen knapp daran vorbeischramme an so einer merkwürdigen, du willst es doch auch und nein heißt doch nicht nein. Wir diskutieren bei jedem Hollywood-Film darüber. In jeder Kurzszene ist das bei uns Thema. Ja. Bis zu dem Punkt, wo wahrscheinlich sogar die feministischste Zuschauerin sagt, Leute, kommt mal runter. Ja. Und ja, dieses Consent-Ding ist immer ein Thema bei uns, wenn es um Sexualität im Film gibt. Weil Filme halt einfach diese verdammte Tradition haben, dass Consent ständig gebrochen wird. Und hier haben wir es auch. Ja, es ist einfach hier so. Also es ist diese typische Verführung, nein, du willst es doch auch, komm schon. Ja. Nein, nein, nein, ja, ja, ja. Und es ist einfach fucking Filmgeschichte. Ja. Aber es ist, Frankenförder ist halt auch der Bösewicht. Ja. Insofern darf er in Anführungsstrichen das vielleicht machen. Das Problem ist, dass der Film das ja nicht so reflektiert, dass sie dann, also dadurch, dass sie dann sagt, ja gut, okay, dann machen wir es halt, ist das eine Wendung, die, weiß ich nicht. Das ist halt auch dieses typische Rape-Culture-Ding, das gefällt dir dann ja auch. Und bei Brad genauso. Und bei Brad genauso. Das weicht es vielleicht ein bisschen auf, weil natürlich kennt man sowas vor allem als Szene zwischen Mann und Frau. Ja. Und nicht so ironisch gebrochen, wie es hier ist. Und jetzt haben wir es halt auch wirklich zwischen Mann und Mann und dass Frankenförder Brad verführen kann und der sich genauso wehrt mit genau denselben Sätzen wie Janet. Aber weißt du, was ganz kurz passiert ist, aber der Film hat sofort wieder weggespült, weil er natürlich weitergeht und man sofort wieder drin ist. Ein bisschen erschrocken war ich darüber, dass mir, wenn er dann dran ist und Frankenförder zu ihm kommt, dass die Szene plötzlich viel lustiger ist, weil wir mehr darüber lachen, wenn es einem Mann passiert. Oh, ja. Und ja. Da denkt man dann, oh, fuck, scheiße, oh, ganz schlechte kulturelle Prägung. Ja, und es ist wirklich unsere kulturelle Prägung, weil der Film macht die Szenen wirklich eins zu eins nacheinander. Genau, ja, absolut, da gibt's keinen Unterschied. Aber die kulturelle Prägung macht das, eindeutig. Ja, das ist echt Shit. Das ist bitter, das müssen wir irgendwie loswerden mal. Das ist wirklich bitter. Naja, aber der Film reißt einen sofort weiter in neue Gefilde. In die tollen Abenteuer von Janet mit Rocky. Oh ja, touch me. Oh Mann, das ist so ein krasser Song, die sollte das nackt machen, aber sie hat sich echt geweigert und ich bin froh, dass sie es geschafft hat, sich durchzusetzen. Sie wollten sie wirklich nackt haben. Sie wollten sie nackt haben tatsächlich, ja, sie machen da ja schon eine ziemliche Fleischbeschau draus und dann fummelt Rocky auch ganz schön krass an ihr rum. Also Susan Sarandon hat positiv darüber geredet, ne, über diese Szene, dass das okay war und so und dass sie das, sie hat zwar irgendwann eine ziemlich harte Erkältung bekommen, aber das war erst später, als sie da in dem Pool waren, weil das Haus nämlich nicht besonders gut beheizt war. Mhm. Aber das ist erst später, aber diese Szene ist halt wie der Rest des Films so durchsexualisiert und du hast so so auf die 12 kriegst du erzählt, okay, die wollen jetzt einfach Sex haben und das war's und sie gibt sich jetzt endlich hin, weil sie jetzt von Frankenfurter einmal auf den Geschmack bekommen ist, rennt sie halt zum nächsten und sagt, oh komm, und wie wär's mit uns denn noch? Was ich ja wirklich krass finde, der Film ist ab 12 freigegeben, ne? Echt? Ist er ab 12? Der ist ab 12 freigegeben. Also der war mal ab 16 wohl und der hat aber von 2010 hat er quasi eine neue Einstufung von der FSK. Okay. Und was die FSK ja echt ganz gut drin war in ihrer Geschichte leider, ist homophob zu sein. Ja, ja. Sprich, wenn du Sexualität mit zwei Männern hast oder zwei Frauen, dann ist das deutlich eher, läuft das Risiko ab 16 zu werden als ab 12. Aber bei diesem Film finde ich es schon ein bisschen krass, weil der Film ist ja so viel Sex. Ja, ja. Und auch so viel sexuelle Verführung und auch zumindest seichte Formen von sexueller Gewalt, wenn es sowas gibt. Ja, ja. Inklusive echter Gewalt, weil dann halt auch mal jemand abgeschlachtet wird. Ja, das ist es eigentlich auch noch. Ich finde es schon krass, dass der ab 12 ist. Hm. Und dann auch gerade, wenn ich diese Szene habe, ja, natürlich, sie ist nicht nackt und es ist kein Porno. Aber wenn sie und Rocky rummachen, dann ist das schon, dann geht das auch einfach in diese Campy-Sex-Film-Gefilde, ne? Dann haben wir auch das, so die 60er Jahre, Exploitation, Sex-Momente. Da braucht man keine Brustwarzen zu sehen, das geht auch mit BH. Ja, das stimmt. Vor allem in dieser wunderschönen weißen Unterwäsche. Sie haben ja beide fantastisch weiße Unterwäsche. Ja. Diese Unterhose von Brad. Großartig. Warum wird sowas heute nicht mehr hergestellt? Ja. Obwohl, wir wissen es nicht, wir tragen es nur einfach nicht. Es gibt dann dieses Essen, was da stattfindet. Im Esstisch ist dann die Leiche von Eddie noch, was angeblich keiner von den beteiligten Schauspielern wusste, außer Tim Curry und der Regisseur und natürlich Eddie, die haben die Puppe gebaut nach ihm. Also er lag da nicht. Es ist nicht Meatloaf, der da liegt. Okay. Es ist eine tolle Puppe. Es ist, es ist halt so sehr, sehr schön billig, ne? Also, schön. Ich finde es großartig. Ich gucke auf die Gedärme und denke, ja, passt. Alles gut, so will ich das sehen. Und die Stimmung ist schon ein bisschen angekratzt, muss man sagen. Ja. Naja, ich meine, sie haben gerade Eddie zu futtern gekriegt. Ja, ja, ja. Und der Nazi-Professor ist da, Entschuldigung, der Nazi-Doktor. Der Nazi-Doktor ist da und Frankenfurter ist auch sehr angespannt. Ich glaube, es liegt vor allem an ihm, dass er die ganze Zeit so eine sehr angespannte Stimmung verbreitet. Ja. Das ist auch spätestens der Moment ist das ja, wo es so irgendwie so einen Kipppunkt gibt, wo wir Frankenfurter sehen und wir merken, der ist gefährlich. Der ist gefährlich. Der ist ein Monstrum. Ja, ja. Naja, also der Kipppunkt ist schon früher, als er Meatloaf einmal abschlachtet. Das vergisst man so schnell. Aber das stimmt, weil die Party einfach irgendwie weitergeht. Aber jetzt kommen so die Sachen langsam. Columbia beschwert sich zwischendurch bei Frankenfurter, dass er so ich-bezogen ist und dass er immer alle auszutscht und denen irgendwie die Energie raubt, weil er das alles an sich reißt. Übrigens, Columbia, meine absolute Lieblingsfigur nach Frankenfurter. Oh, ja? Ich liebe sie, es ist unglaublich. Ich finde, dass die Schauspielerin Little Nell, die Künstlername Little Nell, die heißt nicht Little als Vornamen. Nell Campbell. Genau, Nell Campbell. Die hat es auch schon immer gespielt, ne, auch in dem Musical auf der Bühne. Und ich finde, dass sie dieses Zirkuspferd-Dasein am meisten ausstrahlt. so dieses Gefühl von, okay, diese Schauspielerin, also nicht nur die Figur Columbia, sondern die Schauspielerin, die lebt das wirklich. Ja. Die ist das absolute Embodiment von dem, was ich mir vorstelle, von diesem freakigen, coolen, geilen Burlesque-Show-Leben. Ich wollte gerade sagen, die hat halt auch diesen Stil, den du so magst, ne? Mit diesem goldenen Zylinder und total. Dann gleichzeitig diese Sequence und dieses Stepptanz-Ding, was sie da bekommt, ja. Und so. Und ihre Art und Weise, ihr mit ihrem Gesicht umzugehen, ist allein, ist großartig. Es ist wirklich, wirklich toll. Und ich liebe diese Schauspielerin dafür. Sie hat gar nicht so viel mehr gemacht. So ein paar Filme noch. Ich weiß nicht, was sie auf der Bühne noch gemacht hat, aber Filme gibt es nicht so viel mit ihr noch. Aber sie ist wundervoll. Und sie ist auch die erste und einzige, die so richtig einmal geradeaus sagt, Frankenfurter, es ist scheiße. Ich habe dich geliebt, aber ich will das nicht mehr. Das ist totaler Mist, was du hier machst. Und sie scheint auch kein Alien zu sein, sondern sie scheint ja eine der Groupies zu sein, die irgendwann mal in dieses Schloss gekommen sind. Sie singt ja im Time Warp singt sie das, ne? Wie sie, kann sein, ja. Da singt sie, da hat sie doch ihren großen Auftritt, wie sie auf der Jukebox ist und dann singt sie, glaube ich, ist es nicht von den Lyrics dann irgendwie so, dass sie da vorbeigekommen ist und dann festgestellt hat, ja, da ist eine Party, da mache ich mit. Genau, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau, deswegen kann ich sie nicht auseinandernehmen, nicht sezieren, aber ja. Sie ist so ein bisschen, was ich an ihr echt spannend finde, ist, dass sie so mit dem Gemüt von einem kleinen Kind erzählt wird. Mhm. Mit der Begeisterungsfähigkeit von einem kleinen Kind. Sie hat ja auch mit Magenta dann so ein paar Szenen zusammen, wo wir das nochmal merken. Und sie hat eine unglaubliche Singstimme. So eine krasse, hohe, fast quietschige, aber großartige Singstimme. Ich liebe es. Und man muss dann auch sagen, dass ich glaube, dass dass Columbia vor allem deswegen so eine große Figur auch geworden ist, auch unter Fans, weil sie der ultimative Fan ist. Stimmt, sie ist die Verkörperung der Fankultur dieses Films. Absolut. Sie liebt Frankenfurter für das, was er da aufzieht, was er da macht. Das ist dieser Fankult. Und was auch passiert, wenn man dem dann verfällt und dann so ein bisschen die dunkle Seite des Fandom hochkommt. Ne? Sie wird dann... Das endet mit dem Tod. Ja, es endet damit, dass sie zur Statue wird, beziehungsweise dann darf sie nochmal tanzen, aber dann wird sie auch erschossen. Also es ist... Ich glaube, da hängen sehr viele Fans an dieser Figur dran und ich liebe sie auch total. Sie ist auch die einzige in diesem Szenario, wo man meinen könnte, vom Auftritt und von der Kleidung. Ja. So, die schafft's an Frank ranzureichen. Ja, absolut. Die ist echt schick, die ist echt sexy, die ist selbstbewusst, die hat Spaß. Ja. Und das mehr als Magenta, finde ich. Ja, naja, Magenta ist fast blass daneben. Aber blass würde ich jetzt nicht sagen, aber Magenta ist natürlich auch so ein bisschen, Magenta ist halt einfach in diesem Duo mit Riff Raff, ist sie halt einfach so ein bisschen diese abgefuckte, Magenta ist für mich so ein bisschen der Protopunk in diesem Film. Sie und Riff Raff zusammen sind irgendwie auch, weil ihre Haare so wild sind und so durcheinander, sie ist ja nicht gestylt, sondern sie ist einfach das ist schon sehr gestyltes Durcheinander. Ja, aber sie soll nicht gestylt aussehen, sondern sie soll halt so diesen Spukvilla abgefuckt Look haben, ne? Ja, na klar. Also sie hat halt auch die Hausmädchen-Uniform an. Und sie war für mich immer irgendwie so, sie ist so der Proto-Punk da drin, zusammen mit Riff Raff. Ja, Punk ist ein gutes Stichwort. Die Frau, die die Kostüme gemacht hat, die nimmt das ja auch ein bisschen für sich in Anspruch tatsächlich. Mhm. Die sagt ja tatsächlich, Leute, also man muss schon sagen, dass meine Kostüme sehr stark den Punk beeinflusst haben und überhaupt die Kostüme oder den Stil der Punkbewegung möglich gemacht haben. Ja. Und irgendwie hat sie recht. Sie hat recht. Absolut. Was sie da, ist ja auch alles aus der Not geboren, ne? Die Fishnet-Strümpfe, die sind ja auch, weil kein Geld da war. Ja. Also nicht für den Film, sondern für die Stage-Production. Die hat einfach alles Mögliche zusammengeworfen, was natürlich Punk ist. Ja, total. Und dann hat sie aus Versehen quasi das geboren. Wir bewegen uns ja auch ein bisschen so in dieser Übergangszeit, wo der traditionelle Rock'n'Roll, so diese, oder der psychedelische Rock'n'Roll, der dann auch in den 60ern entstanden ist, sich so langsam weiterentwickelt. Dann haben wir einmal diese Glam-Bewegung und dann haben wir halt auch so dieses Schnottrige, was dazu kommt, weil es wird vieles, also gerade so im Prog-Rock, dann auch immer gelackter und immer durchkomponierter. Mhm. Und dann gibt's so diesen Gegenentwurf, okay, lass uns mal wild zusammenwerfen, lass uns mal improvisieren und gucken, was wir mit ein paar Riffs hinkriegen. Ja. Und das gibt's ja, vom Mindset ist das ja auch in diesem Film drin, dieses, es muss nicht perfekt sein, lass uns durchimprovisieren. Ja. Du musst nicht perfekt singen können, du musst irgendwie nur einen Ausdruck haben, du musst ein Gefühl vermitteln. Genau. Und Tim Curry singt nicht perfekt, sondern Tim Curry singt einfach unfassbar geil. Unfassbar geil, ne? Und das macht auch Lust mitzusingen, ne? Wenn du nicht so absolut perfekte Stimmen hast, sondern so ein bisschen raue Sachen auch, wo auch der Ton nicht ganz an der richtigen Stelle ist. Du willst die ganze Zeit mitsingen, weil du encouraged bist, weil du denkst, ja gut, wenn die so singen, singe ich auch so. Ja, wo auch mal die Stimme brechen kann, wo auch mal was reingeschrien wird, was eigentlich gesungen gehört wird, wobei ein bisschen gegen den Takt gearbeitet wird. Susan Sarandon hat gesagt, sie kann doch gar nicht singen. Ja, genau. Sie haben sie mehr überredet, so halb sank sie hin. Ne? Sie war einfach nur Tim Curry besuchen und dann haben sie gesagt, ach, wie wär's? Willst du nicht mal vorsprechen? Komm, so ein bisschen Happy Birthday kannst du doch singen, oder? Mach mal. Und dann hat sie irgendwie Happy Birthday gesungen und dann haben sie gesagt, jo, nimm mal, mach mal so. Ja, fertig, du bist drin, keine Chance mehr. Und das ist ja auch, das ist dann auch wieder der Anknüpfungspunkt an die gute alte Zeit, dieser Art von Kino, dieses B-Movie-Kinos, wo halt die Sets auch nicht perfekt sind, sondern halt irgendwie zusammengebaut mit dem, was man hat. Mm. Und dann baut man sich so eine Spukvilla, die so ein bisschen aussieht wie ein Geisterschloss, aber dann halt auch diesen Partyraum hat und hat diese Räume, die überhaupt nicht zusammenpassen, weil das Labor passt nicht in dieses Haus rein. Ja, ja. Und, aber es funktioniert eben gerade dadurch, dass es so ein Stückwerk ist. Ja. Das Haus ist übrigens ein Haus, was auch öfter in Filmen verwendet wurde. Mhm. Und zwar von den Hammer Studios. Yeah! Die wir gerade parodieren. Es ist so, so, so schön, dass sie dort drehen durften. Ach, ist das toll. Und jetzt ist es irgendwie ein Hotel, glaube ich. Ja, die Hammers waren die großen Genre-Kinolieferanten, vor allem für Horror in den 60ern in England. Dracula, die Mumie und so weiter, die ganzen klassischen Horrorfiguren. Ja. Wir haben über Dracula geredet, ne? Über den Dracula mit Christopher Lee. Ist aber schon etwas länger her. Oh, haben wir das? Weiß ich gar nicht. Nicht mehr auf. Wir haben den Podcast über Hammer Studios geredet und bei den Dracula-Filmen von denen. Das stimmt, ja. Und in der Zeit, in den 70ern, waren die eigentlich schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast und haben etwas billigere und muffligere Filme gemacht, weil die auch so ein bisschen Ideen ausgegangen sind. Die haben immer zwischendurch billige Filme gemacht. Das ist nicht so, dass die jetzt plötzlich kein Geld mehr hatten. Billig im Sinne von, wir brauchen nicht viel Geld, um einen geilen Film zu machen. Und jetzt haben sie Filme gemacht im Sinne von cheap. Okay. Ja. Cheap B-Movies. Ja, das war dann eher die Phase, wo sie versucht haben, noch verzweifelt Geld rauszuquetschen. Naja, nie die beste Idee, aber naja. Ich bin tatsächlich nicht der größte Fan von dieser Szene, mit denen, wenn er sie zu Statuen verwandelt und wenn sie dann und wieder zurückverwandeln, dann tanzen sie. Ja. Ich habe so das Gefühl, der Film. Es gibt so ein Stück in diesem Film, wo der Film so ein bisschen vor sich hin meandert, wo du denkst, der Anfang hatte so ein geiles Tempo, das hat so viel Spaß gemacht und jetzt gibt es doch so ein bisschen Ermüdungserscheinungen. Das ist genau dieser Moment, wo eigentlich die große Nummer kommt, wo sie halt dieses Medley haben, ne? Und alle tanzen nochmal auf der Bühne und es ist total geil, ich sehe, was sie wollen und denke, da wäre aber ein bisschen mehr Schmiss gegangen. Sie müssen aber auch das Ende vorbereiten. Ja. Und das, finde ich, gelingt ihnen dann doch. Aber ich verstehe total, was du meinst. Das ist auch der Moment, wo ich so ein bisschen einen Dip drin habe. Aber kurz vor der Nummer, kurz vor der Gesangsnummer habe ich einen Dip. Ich glaube, die Phase, wo er tatsächlich alle nach und nach in diese Statuen. Das ist einfach so lange. Und das Problem ist, also es gibt ja dieser Wise Up Janet Wise Song und dann haben wir diese Verfolgungsjagd einmal durch das Schloss. Ja. Das ist ja voll geil und voll Tempo und so weiter. Aber dann sind sie auf der Bühne und du hast das Gefühl, weder O'Brien, noch unser Regisseur Jim Charman, noch Frankenfurter wissen, was sie weitermachen sollen. Dann sagen sie, dann machen wir halt mal Statuen. Und dann machen wir die Statuen wieder weg. Und jetzt tanzen wir. Und es ist einfach so, es ist echt eine lange und etwas ermüdende Szene. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das etwas ist, was auf der Bühne wesentlich besser funktioniert. Überhaupt das ganze Ding funktioniert auf der Bühne, kann ich mir so, so geil vorstellen. Auf jeden Fall. Wahnsinn. Ich würde es halt auch gerne mal sehen auf der Bühne und nicht nur live im Kino mit Publikum und Shadowplay und so, können wir gleich noch besprechen, was da alles passiert, sondern eben auch wirklich als Inszenierung auf der Theaterbühne. Yeah. Das muss toll sein. Weißt du, gibt es eine deutsche Inszenierung mit deutschem Gesang? Ich hoffe nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eine Podcast-Episode gehört, wo sie sehr lange über Rocky Horror Picture Show reden, mit Interviewfetzen und so weiter, wo sie irgendwie alles reingeschmissen haben, was sie an Infos haben. Ja. Das waren, glaube ich, 3 Stunden. Ich glaube, den habe ich auch gehört, ja. Und da hatten sie doch zwischendurch immer mal wieder Ausschnitte von den Songs in anderen Sprachen. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass was Deutsches kommt. Ja, kam ich habe es nicht zum Ende gehört. Also vielleicht kommt noch was. Ich habe es zum Ende gehört. Zum Ende gehört. Kam nichts Deutsches. Und ich fand das ganz spannend und dachte, weil Ich habe diesen Film früher als Jugendlicher halt im Deutschen geguckt. Ja, okay. Und die Songs wurden, soweit ich mich erinnere, nicht übersetzt, sondern die Songs waren die Originalen. Ja, sehr gut. Also ich weiß es also ziemlich sicher, ja. Mhm. Und es wird mich interessieren, was sie aus den Songs wie Sweet Transvestite und Time Warp im Deutschen machen, ohne dass es total cringe für uns klingt. Das wird nichts, glaube ich. Das geht nur cringe. Ich fand, das Spanische hat sehr gut geklungen. Ja, aber auch nur, weil ich kein Spanisch kann. Ja, genau, wir verstehen es halt nicht. Ich fand auch, dass es sehr cool klang, aber das weiß man dann halt nicht, wenn man in der Sprache drin ist. Dann denkt man sich auch. Und dann ist natürlich die spannende Frage, würde es für uns das Original mehr cringe klingen, wenn wir englische Muttersprachler wären? Ja, das Problem haben wir ja alle. Also alle Songs im Englischen haben dieses Problem, dieses potenzielle Problem. Aber ich glaube, das existiert nicht, weil du als englischsprachig aufgewachsener Mensch nichts anderes kennst. Das ist halt so. Und ich glaube, dass wir auch mit unserem Schlager-Cringe, den wir teilweise haben, den haben die auch nicht so. Weil der große Unterschied unter Umständen für uns schon ist, dass sie auf Deutsch singen und dann sind die Schlagermelodien nochmal obendrauf und machen das Ganze problematischer für uns. Aber im Englischen gibt es ja wahnsinnig viele Schlager, die wir irgendwie cool finden. Mhm. Und das sind die gleichen Schlagermelodien unter Umständen, aber die haben eine andere Geschichte und einen anderen Kontext durch das Englische und dadurch, dass es vielleicht dann doch Elvis war oder was. Ja, was ich halt auch denke, weil wir vorhin schon drüber gesprochen haben, wie mit Sexualität umgegangen wird, natürlich kann man sich auch die Frage stellen, wie offensive kann das wahrgenommen, wenn du aus der queeren Community kommst, wenn du das heute hörst, was aus den 70ern sind, weil der Film ist natürlich in der Zeit, also er benutzt einfach Begriffe, die offensive sind heute. Absolut, absolut. Und ist halt auch was, worüber wir immer mal wieder reden, wenn du bestimmte F-Wörter oder sowas benutzt, dann ist das für Leute offensive, die queer sind. Und der sagt, wirft ja auch munter durcheinander mit Transvestite und Transsexual weiter. Ja, absolut, absolut. Und ich muss die Frage gleich entschärfen, warum kommt es uns nicht so vor? Weil mir kommt es tatsächlich nicht so vor. Ich hab drüber nachgedacht, während ich den Film jetzt nochmal geguckt habe, kann man sehen? Und dann sehe ich ihn und denke die ganze Zeit, nee, offensichtlich liegt es daran, dass dieses Empowerment-Ding zu stark ist. Ich sag's dir, warum. Also ich sag dir, warum es für mich so ist. Erinnerst du dich daran, dass der so ein rotes, rosa Dreieck auf dem Kostüm hatte. Das geht ja um diese rosa Ecken, die Nazis den Schwulen auf die Uniform genäht haben. Und das zu nehmen und zu sagen, nee, ich drehe das jetzt um, tatsächlich also physisch auch, das Dreieck einfach umgedreht, und nehme das und fülle es mit neuer Bedeutung. Und ich, wie man das im Englischen sagt, I own it. Mhm. Ne? Ich übernehme den Besitz und sage, das für mich. Genau. Es gehört jetzt mir. Es gehört jetzt mir und ich benutze das und gebe meine eigene Bedeutung rein. Und damit entschärfe ich und nehme dem die Kraft, sodass die Leute, die es noch benutzen wollen, nicht mehr die Kraft haben. Ich finde, das zieht sich durch den ganzen Film durch, mit allen Worten, die wir heute als offensive sehen, die damals auch als offensive gesehen wurden. Die aber einfach, wo die Leute gesagt haben, wir nehmen das jetzt einfach und wir geben dem eine neue Bedeutung oder wir geben dem eine ironische Überhöhung oder wir geben dem einen neuen Dreh. Das Spannende ist ja, dass man den Film durchaus auch konservativ lesen könnte, ne? Dass man sagen könnte, Frankenförder ist der, der seine Sexualität zu extrem auslebt, deswegen wird er auch am Schluss bestraft. Mhm. Er ist der, dem auch gesagt wird, das ist eigentlich sündenhaft, was du hier tust. Ja. Du denkst nur an dich, also so genau diese moderne Formen der Sexualität sind egoistisch. Mhm. Dieses individuelle Denken über Sexualität ohne Verantwortung ist gefährlich. Ja, er wird zum Mörder deswegen, ne? Mhm. Die queere Figur in dem Film ist ein Killer. Ja. Und ist grausam, ist egoistisch, wie gesagt, kümmert sich nicht darum, was andere wollen. Man kann das konservativ lesen, ne? Absolut. Wir haben hier einen Sündenpfuhl und Gott sei Dank wird der Sünder auch am Schluss bestraft. Das Geile ist, egal was Richard O'Brien da reinbringen wollte oder nicht, also zum einen glaube ich es nicht, aber jeder Zuschauer, der davor saß, hat sich anders entschieden. Ja. Der hat einfach ignoriert, was da drin stecken könnte und hat einfach gesagt, nee, es ist einfach geil. Ich nehme einfach das, was offensichtlich da irgendwie das Wichtigste daran ist, nämlich, dass wir einfach uns selbst sein sollen. Ja, Und das finde ich großartig, dass selbst wenn du da so eine Botschaft drin sehen könntest, das ist einfach alle schreien lauter, yay, geil, Party. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Es ist einfach geil. Es ist einfach zu geil. Und ja, Frankenförder ist ein Killer, Frankenförder ist ein Kannibale und so weiter. Aber hey, gucken wir uns mal an, wer sein Kontrahent ist. Das ist ein fucking Nazi. Ja. Natürlich wollen wir Frankenförder sein. Natürlich wollen wir lieber Frankenförder sein als dieser Dr. von Scott. Und ja, genau, es ist einfach geil. Das ist da, wo die Party stattfinden. Mein Gott, dann wird halt am Schluss gesagt, das ist ein Sündenfuhl und er wird bestraft dafür von seinen außerirdischen Kollegen. Mhm. Was für eine bescheuerte Story. Ja, was für eine bescheuerte, also auch Blödsinn, weil ja Riff Raff die ganze Zeit mit Spaß hatte. Ja. Aber wie geil, dass wir nochmal Riff Raff und Magenta in diesen außerirdischen Kostümen sehen. Ja, das ist großartig. Das ist total schön. Die Kostümbildnerin hat gesagt, ich habe mir nicht einen einzigen Science-Fiction-Film angeschaut. Und ich habe mir auch keinen einzigen amerikanischen Film angeschaut, um mir um Brad und Janet auszustatten. Ich habe einfach ein Bild im Kopf gehabt und das habe ich dahin projiziert. Und es ist so on point. Ja, das ist geil. Und sie hat auch gemeint, okay, es ist vielleicht ein bisschen generalisierend gewesen, was ich da gemacht habe mit Brad und Janet, aber für die beiden passte es. Nein, es trifft es absolut. Ja, ich finde auch. Und dann hast du ja am Schluss auch wirklich, dann wird es auch einfach nochmal wild, weil dann haben wir nochmal dieses Science-Fiction-B-Movie-Ding, dann gibt es das große Finale, es wird rumgeballert. Ja. Und ich muss sagen, dass auf der Handlungsebene überhaupt nicht drauf hingearbeitet wird, aber wie Tim Curry diesen letzten Song singt, es ist der Hammer. Ich verstehe emotional alles, ich kann jetzt nicht erklären, aber emotional verstehe ich alles, was da passiert bei ihm. Und ich habe plötzlich einen total runden, gehaltvollen Film. Was total seltsam ist, weil der Film sollte nicht gehaltvoll sein. Überhaupt nicht. Aber Tim Curry schafft es mit dem Text, den er hat, mit dem Song, mit dem, wie er es spielt, da eine unglaubliche Kraft reinzubringen und dann runden Film draus zu machen. Ich finde, das ist wie ein Wunder. Ich weiß absolut, was du meinst. Du siehst diese Szene, du hast die ganze Zeit diese Party und du hast dieses krasse Zeug und dann hast du Tim Curry, der sich verabschiedet. Dann hast du Frankenförder, der sich verabschiedet aus dem Film und aus dieser Welt, weil wir wissen einfach, er wird sterben. Und es ist total touching. Es ist unglaublich. Du sitzt da, du musst deine Tränen zurückhalten oder machst es halt nicht und weinst, wie ich das vielleicht auch gemacht, egal. Es ist wirklich total bewegend und es ist wirklich bewegend. Und es ist auch jedes Mal wieder traurig, dass er umgebracht wird. Es ist genauso traurig, dass Columbia umgebracht wird. Ja. Das ist einfach hart. Und ich finde, es wird ja schon vorbereitet, wie er da in dem Pool mit denen irgendwie so Orgie feiert. Die letzte. Weil das ja auch schon so melancholisch ist und man schon merkt, okay, es geht jetzt aufs Ende zu. Frankenförder hat die ganze Zeit in diesem Film so eine gewisse Traurigkeit in sich. Wir sehen das auch, wenn wir sehen, wie er sich Rocky erschafft und wie er sich dann über Rocky freut und die Spielzeug hat. Mhm. Wir sehen hier einen zutiefst einsamen, verzweifelten Menschen, Wahnsinn, der einfach nur jemanden für sich haben will. Wie schafft er das, das zu spielen? Das ist ja unglaublich. Das Ding ist, die hatten ja auch nicht viel Budget, das ganze Ding zu drehen. Der große Vorteil und warum ich glaube, dass das Ding überhaupt funktioniert, ist, dass sie es eben einfach jahrelang, 6 Jahre wurde das auf der Bühne gespielt. Ja. Die haben das einfach so verinnerlicht. Die wussten einfach, was passiert als nächstes. Und die wussten ganz genau, jede kleine Motivation für jedes kleine Wort, was die gesagt haben, wussten sie einfach. Ja. Und das ist erprobt und klar drin. Die mussten das nur einmal abrufen. Und es ist großartig. Deswegen hast du auch einfach so, obwohl sie so wenig kriegen von der Handlung, hast du so ausgefeilte Persönlichkeiten. Ja. Weil du siehst hier Frankenförder und du weißt, der wurde 6 Jahre lang von Tim Curry verkörpert. Und Tim Curry hat sich Gedanken über den gemacht, ob er wollte oder nicht. Ja. Und dann ist einfach mal eine Figur entstanden, die eine riesige Geschichte hat und ein riesiges Feld an Emotionen, die halt einfach ein Mensch ist. Und deswegen wirkt dieser Frankenförder auch so real im Vergleich zu Janet und Brad, weil er viel mehr Paket drauf hat. Ja. Und weißt du, das bringt mich irgendwie zu einem generellen Ding, eine Kritik, die ich sowieso schon ganz lange habe, an dem, wie gedreht wird jetzt heutzutage. Ah, die gute alte Zeit damals, war alles besser. Nee, aber wenn ich mir so die 50er Jahre Tanzfilme und so anschaue, wenn du dir eine Choreografie von Gene Kelly oder so anschaust, das ist wochenlang geprobt worden. Wenn du heute ans Set kommst als Schauspieler, dann bist du froh, wenn du vorher 2 Minuten mal darüber reden kannst, was du jetzt machst als nächstes. Und nicht mal das kommt immer vor. Sondern du wirst reingeworfen, wird Text schnell gemacht. Ja, du sagst das, okay. Und das war's. Und das merkt man den Produktionen an. Und wenn du vorher probst und in diesem Fall 6 Jahre lang quasi probst für diesen Film, dann ist da einfach automatisch mehr drin. Und dann kann die Story gerne ein bisschen dünner sein, wenn die Leute einfach so viel Backstory mitbringen. Dann spürst du da einfach viel mehr. Du weißt, dass das jetzt sein muss. Okay, Boomer. Früher war alles besser. Okay. Ich weiß, was du meinst. Das ist natürlich auch, das ist natürlich ein sehr radikaler Fall. Das ist einfach ein Theaterstück, was ja sehr lange gelaufen ist. Ja. Die waren alle extrem gut in ihren Rollen. Es war die absolut richtige Entscheidung, die Leute vom Theater aufs Filmset zu nehmen. Ja, absolut. Und vor allem in Frankenfurter sieht man es. Aber wir haben ja schon gesagt, du stehst offensichtlich auf Columbia. Total. Ich stehe auf Riff Raff. Und die Magenta-Fans werden wir auch da draußen finden. Ja. Ich weiß nicht, ob es Rocky-Fans gibt. Also ja, gab's auch. Habe ich auch im Podcast gehört. Ja, ja, ja, ja. Aber was mag man denn an Rocky? Also Rocky ist ja Muskeln? Einfach ein Stück Fleisch. Was ist das eine Defining-Ding an Rocky? Weißt du, ich bin auch, glaube ich, so ein bisschen Janet und Kriminologe-Fan, weil die es echt viel abkriegen. Ja, und stimmt. Das tut mir echt leid, weil ich finde, Janet wächst ist in diesem voll, Film. Ja. Janet ist auch nachher die eher gewachsen ist an dieser ganzen Nummer. Ich finde auch, dass Brad wächst. Also wie Brad, auch der Schauspieler macht das einfach großartig, dann in Stockings auf dieser Bühne mittanzt und das wirklich auch ownt, weißt du? Das finde ich wirklich, wirklich toll. Der ist auch absolut gewachsen. Ja, das stimmt, das stimmt. Und dann trotzdem, and crawling on the planet's face, some insects called the human race, lost in time, lost in space and meaning. Am Schluss bleibt nicht viel, ne? Die Außerirdischen sind weg und wir haben diese fast schon apokalyptisch, diese armen menschlichen Protagonisten, die rauskriechen in ihrer leichten Bekleidung und rußgeschwärzt. Ja. Wie passend ist es, dass das Alien, das Riff Raff ist, diese Mistgabel quasi hat als Waffe? Die Mistgabel ist am Anfang des Films der Inbegriff des Vorort Amerikas. Ja, also es ist halt wieder diese American Gothic Ding, ne? Ich find's so geil, dass Frankenfurter dann von der, und deswegen ist es vielleicht genau deswegen kein konservatives Ende, sondern ein Ende, das sagt, ja, wir leben leider in der Welt, wo der konservative Vorstadtamerikaner trotzdem noch das Schicksal bestimmt. Also allein durch diese Symbolik dieser blöden Mistgabe, die diese Waffe dann ist. Er ist ja auch der Konservative, ne? Die Aliens sind ja die sagen, ey, Frank, was hast du hier getan? Hm. Was machst du hier für ein wildes Zeug? Nein, wir haben andere Aufgaben. Schluss jetzt damit. Wir wollen wieder seriös werden. Und da haben sie vorher, was für ein Scheißhaufen, wirklich. Also die haben vorher so viel Spaß bei der Party gehabt. Und dann sowas. Ja, ich mag Riff Raff auch deutlich mehr als Rockstar, denn als konservativen Gesetzeshüter. Ja. Ja, aber es ist auch ein bisschen lustig, dass der Schöpfer der ganzen Sache Riff Raff spielt, der am Ende sozusagen sagt, so, jetzt Leute hier, aufräumen, aufräumen, die Leute müssen raus, nach Haus. Wir sind schon auf Spielfilmlänge, es ist jetzt echt vorbei. Raus hier. Finde ich super süß. Wollen wir ein bisschen auf die Fankult? Ja, bitte. Weil es ist ja wirklich der Hammer, was da alles gemacht wird, was die Leute ins Kino gehen. Wir haben es vorhin angedeutet, nach 6 Monaten schon haben die Leute angefangen, Sachen gegen den Bildschirm zu werfen und einfach zurück zu sprechen. Wenn irgendwas auf der Leinwand passiert, wird reagiert. Ja. Es gibt eine ganz tolle Liste von Sachen, Es gibt eine riesige Fanszene, genau. Es werden Sachen geworfen, es wird bei der Hochzeit gleich am Anfang Reis. Genau. Reis muss geworfen werden. Es sei denn, die Vorführer sagen, bitte keine Lebensmittel werfen in dieser Vorstellung und keine offenen Feuer. Dazu kommen wir auch kein offenes Feuer. Denn sie haben Zeitung dabei. Offenes Feuer und Zeitung ist ganz schlecht, weil Zeitung wird sich über den Kopf gehalten, wenn das Feuer hochgehalten wird. Und dann werden auch so Wasserpistolen rausgeholt. Wasserpistolen? Um den Regen zu simulieren. Es gibt Rubber Gloves. Gummihandschuhe, ja genau. Wenn Frankenfurter hat die ja an und dann werden die natürlich auch rausgeholt. Das Geräusch wird vor allem auch gemacht. Ja, ne? dieses Klack. Dreimal. Dann wird irgendwann angefangen, wird halt wirklich doll zu beleidigen. Wie Janet wird öfter mal Slut genannt. Ja. Der Erzähler grundsätzlich boring. Es gibt Toilettenpapier. Und das Tolle ist, Toilettenpapier wird geworfen, als gesagt wird, irgendwas mit Scott. Great Scott ruft Brad. Genau. Und dann werfen sie Klopapier der Marke Scott. Ah, ich dachte tatsächlich, es geht ja auch darum, dass Rocky so aus diesem Mumienkostüm rauskommt. Und das ist das, was in Deutschland gemacht wird. Ah. Die Briten sind mal nach München gefahren, um dort so eine Vorstellung auch mit dabei zu sein. Und dann haben die sich gewundert, warum das Toilettenpapier an dieser Stelle erst geworfen wird. Was das soll? Warum wird das denn da gemacht? Und dann haben sie festgestellt, dass die irgendwann mal irgendwas gesehen haben, das Word of Mouth oder sowas. Irgendjemand hatte gesagt, die werfen da Klopapier, ihr müsst das auch machen. Und die Deutschen haben nicht verstanden, weil es gibt ja keinen Scott-Toilettenpapier bei uns. Yeah. Oh das heißt, wir haben nicht verstanden, wo das geworfen wird. Ein tiefes kulturelles Missverständnis. Ich finde das so großartig. Jeder macht halt einfach draus, was er machen will, weißt du? Total. Und das ist das Tolle daran. Und dann wird Toast geworfen, wenn Frank sagt, er will ein Toast. Es sei denn, jemand sagt, bitte keine Lebensmittel werfen während dieser Veranstaltung. Irgendjemand muss den Scheiß sauber machen. Alle haben Partyhüte dabei. Es gibt so eine Klingel, wenn die Klingel geht. Und natürlich wird getanzt. Und es wird natürlich getanzt. Und es gibt diese Shadow Plays. Das ist so geil. Ich wusste davon nichts. Absoluter Wahnsinn. Es ist Mayhem. Es ist mehr Show vor der Bühne als auf der Leinwand. Also es ist wirklich krass. Ja. Die stellen sich dahin und machen Lip-Sync zu den Szenen und spielen das mit einfach. Ja. Stellen sich vor die Leinwand und sind in Full Costume und spielen das Zeug mit. Also vom Kino angeheuerte SchauspielerInnen, ne? Die ja, beziehungsweise vielleicht nicht vom Kino, sondern von den Leuten, die das Kino fragen, können wir das bitte machen? Weil es gibt dann so Zeremonienmeister, die dann kommen und das Ganze eröffnen und dann sagen, das läuft so und so ab und so. Und ja, auch ein Interview mit einem Zeremonienmeister, der auch richtig berühmt geworden ist und der auch der Chef des Fanclubs ist und so. Und der erzählte, dass er einmal in diesen Abend eingeführt hat und irgendjemand rief von hinten, der wahrscheinlich noch nie da war, ja, come on, get on with the show, zeig den Film. Und er so, das ist die Show und wenn es dir nicht gefällt, kannst du gehen. Vollkommen zu Recht. Großartig. Ja, es gibt auch die Geschichte von dieser einen Shadow-Actorin, die den Film tausendmal gesehen hat und bei deren Beerdigung dann gespielt wurde, ein Going Home, und alle haben geweint, weil es ein letztes Mal diesen großen Frankenförder-Auftritt gab. Absoluter, oh Gott, das ist ein echt krasser Moment. Und dieser Zeremonienmeister hat den Film mindestens 1900 Mal gesehen. Ach, das war der irgendwann mal einen Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde hatte rausgestrichen wurde. Der hatte irgendwann mal 800 Mal gesehen, ungefähr. Ja. Das hatten die so einfach errechnet und hatten ihn da reingepackt ins Guinnessbuch der Rekorde. Und dann haben sie es wieder rausgenommen, irgendwann Jahre später, weil es irgendwie nicht passte, aus irgendwelchen komischen Gründen. Ich weiß es nicht ganz genau. Ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass das Guinnessbuch der Rekorde vor allem eine Möglichkeit ist für sehr reiche Leute. Ja, genau. Einfach sich irgendwo verewigt zu sehen, weil du bezahlst verdammt viel, um so einen Guinness-Buch-Rekord-Typen, der das einmal aufzeichnet, dabei zu haben. Ja, aber zum Anfang unseres Podcasts nochmal zurückzukommen, um nochmal den Bogen der zu schließen. Große Bogen. Wenn man das hört, dann denkt man, verdammt, ich will keine Jungfrau mehr sein, oder? Man will dabei sein, man will Reis werfen, man will... Das Ding ist, man bekommt vom Film nicht mehr so viel mit. Ja, aber man kennt den Film ja auch. Niemand guckt den Film zum ersten Mal bei so einer Veranstaltung. Das stimmt ja nicht ganz. Bevor es das Internet gab, war das gang und gäbe. Oh mein Gott. Und das Krasse ist, es gab ja irgendwann die Einführung der VHS-Kassetten. Ja. Als das modern und viel verbreitet war, hatten die wirklich Angst, dass ihre Vorstellungen Bach runtergehen. Mhm. Weil die Leute konnten sich das jetzt zu Hause anschauen. Die Sache war aber auch die, dass das in der Phase war, wo man so ein bisschen auch Angst hatte, dass es in Vergessenheit gerät, weil das zu einer Obskurität wird, weil das so nach und nach abnimmt und sich das irgendwo, das versickert dann im Boden irgendwo. Und die VHS-Kassette hat es möglich gemacht, dass du dich vorher vorbereiten kannst. Du guckst den Film an, wieder und wieder und weißt genau, das sind die Dialogfetzen, da sage ich das, da sage ich das, da sage ich das. Und dann kannst du vorbereitet zu der Vorstellung, zur Live-Vorstellung gehen. Großartig. Aber die Ängste waren halt in alle Richtungen, ne? Es ist der am längsten vorgeführte Film der Filmgeschichte, also der kontinuierlich vorgeführte Film der Filmgeschichte. In München ist es immer noch jede Woche. Wir sollten auch mal zu einer Vorführung gehen, oder? Ja, unbedingt, auf jeden Fall. Und dann nehmen wir noch ein kleines Postskriptum auf und hängen das hier an die Folge. Ja. Wenn ihr kein Postskriptum seht, dann wisst ihr, wir sind es noch nicht gewesen. Wir haben es noch nicht gemacht. Wollen wir mal kurz auf die Songs zu sprechen kommen? Wir haben davor uns unterhalten festgestellt, dass wir, glaube ich, unterschiedliche Lieblingssongs haben in diesem Film. Ja. Kriegst du so ganz spontane Top 3 zusammengestellt oder willst du gleich alle einordnen? Gibt es einen Song, den du nicht magst? Lass uns alle einordnen nachher. Oh Gott. Wir haben als erstes Science Fiction Double Feature. Ganz groß. Ist ein ganz großer Song, auf jeden Fall. Perfekt. Kommt vielleicht in meine Top 3. Ja, ich glaube, ist bei mir auch in der Top 3. Ich würde den, es gibt ja dieses Ranking-Ding, das machen jetzt Leute immer so, dieses SA und bis runter zu E. Okay, ranked. Ja. Und ich, für mich ist es eine S, also ganz oben. Okay, okay. Es ist einer, auf jeden Fall einer der besten Songs des Films. Der nächste Song ist Damn It, Janet. Wir können nicht immer toll sagen, ich finde aber... Wir können einfach zu jedem sagen, toll sagen und können es am Ende rausschneiden, weil es keinen Mehrwert hat. So ein großartiger Antragssong. Ja, wirklich. Und auch gespielt. Ich kannte den Song besser einfach nur auditiv, muss ich sagen. Ich habe schon fast wieder vergessen, wie die Inszenierung dazu war. Und ich war jetzt beim Gucken wieder so begeistert. Ist so großartig. Ja, total geil. Nächster Song, Over the Frankenstein Place. Ja, der ist so leid und ich schmelze dahin. Tut mir leid, ich finde es schön. Ich finde den furchtbar blöd. Oh nein, ich finde den so langweilig. Nein, der ist genau, das ist genau, also ich finde jetzt der Block, der jetzt beginnt, ja, der ist perfekt. Der ist einfach, wir haben jetzt einen großen Block, der perfekt ist. Der kommt beginnt genau nach dem Song. Nein, geht der los. Der beginnt schon mit diesem Song, weil wir langsam vorbereitet werden, diese melancholische Stimmung. Yeah. Wir kommen rein und dann sind wir in diesem Horrorschloss. Bam, Party. Und dann haben wir, meiner Meinung nach, ja, ich weiß, es ist lame, aber es ist meiner Meinung nach der beste Song des Films. Was, wirklich? Ich liebe den Time Warp. Achso, der Time Warp jetzt. Ja, der Time Warp, okay, das ist dein Lieblingssong. Das ist mein Lieblingssong und ich weiß, dass das lame ist, weil das ist einfach der große Hit, das ist die Single. Das, was bei uns in den Rockdiscos in den 90ern gespielt wird, jeder hat versucht, sich irgendwie richtig zu bewegen, aber wenn du zu mir sagst... Verdammt, warum haben wir kein Videoplor? Du hast es jetzt angedeutet, wie du versuchst, den Time Warp zu machen und ich will, dass die Leute das da draußen sehen. It's just süß. A jump to the left. Es ist einfach toll. Und sobald ich das höre, muss ich mittanzen. Es ist geil, es ist wirklich toll. Ein geiler Song. Ja. Ich mag ihn auch, er ist ganz knapp nicht in der Top 3. Okay. Platz 4. Dann hätten wir Sweet Transvestite. Das ist fantastisch. Das ist, tut mir leid, ja, es ist wirklich blöd, was anderes. Ich will gleich was anderes sagen, aber noch kann ich es nicht. Es ist ein toller Song. Er ist auch in den Top 3. Er ist mein absoluter Favorit. Absolut Nummer 1. Sweet Transvestite. Ich glaube, meine Top 3 ist schon passiert. Also ich glaube, mein Top 1, Top ist Time Warp, dann kommt Sweet Transvestite, dann kommt Science Fiction und die beiden sind aber fast schon austauschbar. Okay. The Sword of Damocles. Ja. Ich erinnere mich nicht mal mehr. Ja, es ist Rocky, der singt, ne? Ach so. Es ist Rocky, der gerade geboren wurde und der, das ist halt, danach kommt I Can Make You a Man. Ja, genau, das ist halt die Vorbereitung für I Can Make You a Man. Ja, es ist halt so, ja. Ja. Aber Rocky braucht halt einen Song. Rocky wird geboren, braucht einen Song. Ja. I Can Make You a Man. Das ist Platz 5, würde ich sagen. Den finde ich wirklich toll, aber naja, er wird halt verdrängt durch die anderen großartigen Songs. Ich mag in diesem Song diese sublime Verzweiflung von absolut. Von Frank, die mitkommt, die mitschwingt. Ja. Deswegen finde ich den Song stark. Man muss den so ein bisschen mehr lesen als nur, ey, ich verführe dich jetzt zu mein kleines Spielzeug. Dann ist es ein sehr trauriger Song. Ja, ja. Hot Patootie, Bless My Soul. Ja, Meatloaf ist halt einfach geil, ne? Ja. Ich glaube, ich sag doch nicht mehr viel anderes. Ja, es ist ein geiler Song. Meatloaf ist toll, aber ich finde es tatsächlich musikalisch, kann es nicht mithalten mit dem Rest. Bei Musicals grundsätzlich stehe ich einfach auf diese Upbeat, Upswing, auf die schnellen Nummern, auf die Rock'n'Roll-Nummern. Ja. Und ich finde, dass er. Er gehört zu den schnellen Nummern des Films. Vielleicht ein böser Hot Take, aber Meatloaf, finde ich, hat an der Stelle nicht genug Wumms. Dass du Meatloaf hat nicht genug Wumms? Ja, an dieser Stelle. Das kannst du. Ich kenne Meatloaf mit viel mehr Wumms. Ja, Meatloaf gibt's mit viel mehr Wumms, das stimmt. Aber dass er in diesem Film nicht den Wumms hat, den ich von ihm kenne, finde ich ein bisschen schade. Aber damals war Meatloaf auch noch nicht dieser 80er-Jahre-Meatloaf, ja, ne? Ja, ja, ja, okay. Aber weißt du, wenn man das so kennt, wenn man weiß, was der kann. Ja, aber Meatloaf war damals noch jemand anderes. Meatloaf war damals einfach noch so ein einfacher Rockstar. Der war noch nicht der Opernsänger des Rock'n'Roll. Und der, also Rockstar ist sogar noch schon zu viel gesagt. Ja, aber er wurde durch den Film mit und kurz danach so mit anderen Sachen noch nach oben geprescht. Haben wir schon Touch Me? Ja. Allein weil Susan Sarandon ihren Song kriegt, das ist geil. Ja, es ist natürlich... Aber irgendwie, ich fand den zu sehr auf die 12, muss ich sagen. Weil es geht nur um, jetzt fass mich an, ich will, dass du mich anfasst. Jetzt mach schon, ich will einen Orgasmus. Ah! Ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen Diversität in den Song oder so. Ich weiß nicht. Wie hab ich gesagt bei Fantasia? Aber ich hatte eine Latte. Ja, stimmt. Und das wird wieder ganz vorne hingeschnitten. Nein! Okay, aber bei diesem Film ganz ehrlich. Dieser Film ist eine einzige Erektion. Ja, das stimmt. Und danach sind wir bei Once in a While in einer deleted Scene, die wir nicht kennen. Oh, die ich. Hast du dir das angeschaut? Nee, was ist das? Ich hab's mir auch nicht angeschaut. Überspringen wir das. Warum habe ich das reingebracht, wenn ich es nicht gesehen habe? Leute, guckt euch selbst an, bildet euch selbst eine Meinung. Genau. Eddie, ne? Das sagen diejenigen, die ständig ihre Meinung nach draußen blasen, ja, und sagen, hier, guckt, das ist die Meinung, die ihr haben müsst. Und jetzt sagen wir, nur weil wir es nicht gesehen haben, bildet euch eure eigene Meinung. Eddie wird gefuttert und Eddie kriegt seinen Abgesang. Ja, von Dr. Scott. Und Frank. Janet, Columbia und Frank. Alle singen ein bisschen alle in diesem singen Song. Ein bisschen. Ich erinnere mich nicht mehr richtig, muss ich sagen. Bei dem Song ist es ein bisschen so, ja, okay. Ich fand die Lyrics gut. Die Lyrics sind ganz interessant, weil es so ein Abgesang ist und dann gleichzeitig irgendwie, sie hauen drauf. Es hat ganz gute Lyrics, aber ansonsten so gesangtechnisch ist mir auch nicht so doll in Erinnerung geblieben. Ja. Ein bisschen mehr noch der nächste Song, Planet Schmanet, Janet. Ja. What's up, Janet Weiss? Ja, geiler Song. Ja. Fantastisch. Also all die Frank-and-Förder-Songs sind halt alle geil. Ja, das ist gut, ja. Und es ist ein guter Frank-and-Förder-Song. Ja, ja. Dann Planet Hot Dog. Das weiß ich gerade genau. War das auch weggeschnitten? Also ich hätte jetzt als nächstes diese Musical-Nummer. Rose Tint My World? Genau. Ja. Tint My World. Und das ist tatsächlich für mich die schwächere Nummer. Das ist das, wo es so ein bisschen abflacht. Obwohl wir hier nochmal Frank und Förder in seinem Element haben, dann haben wir ja auch die Pool-Szene und so. Hm. Nee, ja, das ist halt irgendwie, das Problem ist, ich sehe, was der Film damit will. Ja. Das ist als das große Medley gedacht jetzt. Jetzt ist der Höhepunkt, jetzt haben wir sie auf der Bühne und jetzt trägt sogar Brad die Strümpfe, die Netzstrümpfe. Ja, ja, ja. Aber irgendwie, da ist die Inszenierung besser als der Song, muss ich sagen. Ja, vielleicht ist es auch das. Also es fehlt so ein bisschen der Wumms. Ja, vielleicht ist es das. Ich hätte in der Stelle hätte vielleicht auch ein Medley ganz gut gepasst aus Songs davor. Man hätte nochmal so einen Time Warp Reprise machen können, nochmal ein Sweet Transvestite, so irgendwie. Ja. Das habe ich gerade ganz komisch betont. Sweet Transvestite. Das wäre ganz geil gewesen. Ja. Und danach kommt diese Fanfare, also dieses Don't Dream It, Be It. Ja. Yeah. Und das ist natürlich die Botschaft des Films, ne? Ja. Es ist für mich der Moment, wo dem Film eigentlich ein bisschen die Puste ausgeht. Ja. Und das ist schade, weil genau das ist es ist die Botschaft des Films. Es ist geil, wir haben noch einmal dieses Bekenntnis zum Hedonismus und zur Diversität. Ja, ja. Es geht für mich so ein bisschen unter in dieser Show, die... Ich finde, dass es in dem Moment den Switch vorbereitet fürs Ende. Und da kommt ja das Melancholische schon durch, ne? So wie er das singt oder teilweise nur sagt oder so halb, ne? Sprechgesang und da so rein east und sich da auch in den Pool rekelt mit den anderen zusammen und so. Es ist schon, so wird schon melancholisch. Aber die Botschaft des Films finde ich an der Stelle so wichtig und stark, dass ich da voll dran bin. Ja. Ich glaube, es ist musikalisch jetzt nicht der beste Song, aber es ist trotzdem großartig, finde ich. Der kommt schon weiter hoch für mich. Okay. Dann verschwimmt es ein bisschen. Wild and Untamed Thing, das weiß ich gerade nicht auseinanderzuhalten. Pool, oder? Auch ist noch. Das Pool noch, okay. Und dann I'm Going Home. Ja. Die große Abschlussballade für Tim Curry, für Frank. Ich habe ja auf Platz 3 Science Fiction Double Feature, auf Platz 2 Damn It Janet und auf Platz 1 Sweet Transvestite. Dann muss ich jetzt einen Platz 0 aufmachen für I'm Going Home. Aber der hat eine andere Qualität als die anderen, finde ich, weil der einfach von Tim Curry so wahnsinnig gut gespielt ist und so wahnsinnig gut performt ist, dass der einfach eine andere Liste bekommt für mich. Als Verstehe. Jetzt die Songs einfach nur. Ja, es ist irgendwie auch so der ernsteste Song des Films. Ja. Und es ist der emotionalste und der ehrlichste vielleicht auch. Ja. Er landet bei mir trotzdem nur auf Platz 5. Nein. Ich hab keine richtige Liste jetzt gemacht, aber ich hätte, wie gesagt, bei mir ist auf Platz 1 Es geht einfach nichts über den Time Warp. Und Science Fiction und Sweet Transvestite, die müssen da beide rein. Und dann haben wir auf Platz 4 Wise Up Janet Wise. Und dann auf Platz 5 I'm Going Home. Wise Up Janet Wise. Naja, ja, okay, der ist, ja. Okay, das war unsere Liste, was unsere... Ja. Songs betrifft. Wir schließen gleich mit unserer richtigen Liste an. Wir haben nämlich auch wieder eine Top 3. Johannes, spiel bitte den Jingle. Unsere Top 3. So, wir haben eine Liste, die da heißt Unapologetical ja, natürlich. Sexual. Du wolltest zu deinem Sex stehen. Finde ich gut. Genau. Steht zu deinem Sex, egal was, also du zu deiner Identität, zu deinem Bedürfnis, zu deiner, was auch immer du willst. Und entschuldige dich nicht dafür, sondern mach einfach. Und haben wir, kann man ja in verschiedene Arten auch lesen? Geht es um Figuren, die so sind? Geht es um Filme, die so sind? Man kann das lesen, wie man möchte. Dann, Weil, ne, be what you want to be, ne? Ja. Yeah. Wenn ich die jetzt begrenzen würde, würde das gegen dieses Motto gehen. Dann muss ich wahrscheinlich starten, ne? Weil das ist deine Liste und dein Film. Mhm. Ich starte mit einem Kultfilm aus den späten 60er Jahren, nämlich Barbarella. Ein Science-Fiction-Film, okay, der ganz großartig ist und genau in diese Zeit fällt und voll ist mit sexuellen Anspielungen. Eine Jane Fonda, die im knappen Weltraumkostüm die ganze Zeit rumläuft und irgendwann an eine Orgasmusmaschine gecastet wird. Und aber ihre Libido ist so stark, dass die Orgasmusmaschine dadurch kaputt gemacht wird. Sie soll damit eigentlich getötet werden. Wollten wir nicht gute Filme in so einer Liste haben? Meisterwerk, gebe ich dir irgendwann mal, du wirst ihn hassen. Okay, ja, das kenne ich schon von dir. Ich habe auf Platz 3, ich bin nicht der größte Fan selber, aber ich muss sagen, ich kann nicht unterschätzen, was für einen krassen Einfluss Sex and the City hatte. Oh, interessant, ja. Das ist einfach eine Achtungsplatzierung, die ich hier habe, weil ich selber mit Sex and the City jetzt nicht die größte Geschichte habe. Hast du es geguckt? Ich habe ein bisschen was geguckt davon. Ich habe es auch ein bisschen geguckt. Ich habe aufgehört, als Mr. Big reinkam, weil ich Mr. Big den unsympathischsten Charakter ever, absolut, in jeder Serie ever fand. Absolut, du hast absolut recht und ich finde, dass damit auch etwas reingebracht wurde, was das alles sehr viel schwächer gemacht hat. Weil man diese ganze feministische Botschaft immer wieder untergraben hat davon, dass sie Mr. Big irgendwie zufriedenstellen wollte. Ich fand's irgendwie echt seltsam. Aber was so eigentlich dazwischen passiert und was sie eigentlich ursprünglich mal wollten, da haben sie oft genug trotzdem geschafft. Nämlich ein Empowerment. Sexuelles, ja. Frauen haben eine eigene sexuelle Libido, der sie nachjagen sollen und nicht abhängig sein sollen. Vor allem Gott sei Dank nicht Frauen in den 20ern, sondern Frauen in den 30ern oder sogar in den 40ern dann, ne? Ja, die sind halt größer gewachsen dann sozusagen mit der Zeit. Das hat ja eine Weile, ist es ja gelaufen. Ja, cool. Also ich einfach eine Achtungsplatzierung, weil ich gedacht habe, ja, also ich glaube, das war einfach wichtig für die Zeit und das war wichtig, dass das mal in Serie in der Präsenz da ist. Ja. Mein Platz 2, Die Träumer aus dem Jahr 2003, ein Spätwerk von Bernardo Bertolucci, wir haben über 1900 von ihm gesprochen. Ah. Und Die Träumer ist so eine Verbeugung vor dem Kino der 60er Jahre, dem französischen, vor allem der Nouvelle Vague, aber auch so generell vor dem Kino und vor allem von der Verbeugung vor der Zeit der Studentenunruhen in Europa in den 60ern. Also er spielt in Frankreich, aber könnte genauso gut in Deutschland oder England spielen und erzählt die Geschichte von einer Dreiecksbeziehung, von drei Leuten, die zusammen Spaß haben, protestieren, Filme gucken und dann auch vor allem sehr viel Sex haben. Ja. Und ein sehr, sehr schöner Film und ein sehr anregender Film und in dem einfach Sexualität so als Art der Befreiung dargestellt wird. Ja, schön. Ich habe auf Platz 2 einen Film, über den wir sehr doll gestritten haben, Plor. Oh, ja, bitte? Wo ich nicht ganz sicher war, ob ich ihn reinnehmen soll. Weil ich Schwierigkeiten mit dem Film habe. Aber eigentlich gehört er genau in diese Liste und genau deswegen Poor Things. Wow, krass. Du hast Poor Things, das ist ein paar Folgen her, da haben wir sehr lange drüber diskutiert, weil wir an sehr unterschiedlichen Enden waren der Skala, hatte ich das Gefühl. Ja, wir hatten viele Probleme. Ich finde viele Sachen von dem Film großartig, absolut sehenswerter Film, aber man muss sich halt mit Themen beschäftigen, dann auch die nicht immer leicht sind und die der Film vielleicht auch nicht immer ganz richtig abhandelt. Wir waren da unterschiedlicher Meinung, müssen wir jetzt nicht nochmal aufwärmen, aber dafür, dass diese Hauptfigur und dass dieser Film so absolut unapologetic mit dieser Sexualität umgeht. Hut ab dafür, absolut. Also cool. Ich habe vielleicht so ein bisschen eine Liste von Achtungserfolgen. Aber ich glaube, das ist einer der wichtigen Themen unserer Zeit einfach. Ja. Dass wir irgendwie so eine sexuelle Befreiung haben, die jetzt einfach schon seit den 70ern läuft. Seit den 50ern, vielleicht sogar seit den 20ern, aber wir es immer noch nicht komplett geschafft haben. Ja. Mein Platz 1 im Reich der Sinne aus dem Jahr 1976, japanischer Film, in dem es um eine sehr wilde sexuelle Beziehung zwischen einem Besitzer eines Geisha-Hauses und einer Geisha geht, der ein großer Skandal war in den 70ern, weil er teilweise sehr freizügige Sexszenen zeigt und weil er sehr viel darüber diskutiert wurde, inwieweit dieser Film Pornografie ist. Oh. Und es ist wirklich ein spannender Film, weil er ja radikal einfach Sexualität zeigt in filmischer Form, ohne ein Porno zu sein, meiner Meinung nach, und trotzdem noch eine Handlung drin hat. Und der nimmt die Sexualität oder das sexuelle Verlangen bis zum radikalen Ende durchgezogen wird. Ja, genau. Guter Film. Okay. Auf Platz 1 habe ich ein Musical. Oh, nein. Beziehungsweise zwei Musicals eigentlich, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Oh. Ich habe Cabaret lange nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht mehr genau, wie. Aber in meinem Kopf geht es auch um Sex und um dieses Entdecken. Oh Gott. Aber ich weiß es einfach nicht mehr. Cabaret nicht. Es ist einfach, ich habe einfach auch nicht mehr die Zeit gehabt, mich jetzt komplett hinzusetzen und nochmal genau zu gucken, wie viel das in Cabaret tatsächlich vorkommt. Aber in meinem Kopf ist es so. Deswegen habe ich noch ein zweites Musical als Unterstützung. Mamma Mia! Nein, ich dachte jetzt kommt Moulin Rouge. Nein, Mamma Mia! Aber Mamma Mia ist doch sehr sexlos. Was? Nein, okay, nein, das stimmt nicht. Stimmt, wir haben Meryl Streep, die ganze Meine Zeit Güte. Sagt, ja. Horny Meryl Streep. Ja, du hast recht. Ganz so glas. Wie hast du das vergessen können? Meryl Streep sieht so oft so horny, wie sie auf diesem Dach da tanzt. Ja. Es ist so geil. Es ist großartig. Und betrifft wieder nicht die 20-Jährigen. Mhm. Es sind nicht die horny 20-Jährigen, sondern es sind die horny Frauen in den besten Jahren. Ja. Ich find's so geil. Okay, Mamma Mia, ich weiß nicht. Okay, ich nehm's wegen Meryl Streep. Hört euch die Episode an. Ja, dann Mamma Mia Episode. Dann wisst ihr Bescheid. Und dann schreibt mir bitte, ja, Johannes hat recht. Okay. Schöne Liste, vielen Dank. Wunderschöne Liste, danke. Das war unsere Top 3. Und damit zurück zu Rocky Horror. Damn it, Janet. Ja. Gibt es große Baustellen, die wir aufmachen wollen? Wir haben ein bisschen über die Fankultur geredet, wir haben über den Film geredet. Mir ist noch zwischendurch aufgefallen, dass wir vergessen haben vorhin, als es darum ging, dass wir über Punk geredet haben, über die Einflüsse auf Punk, dass wir nicht darüber geredet haben, dass auch die Regenbogenflagge vor der Regenbogenflagge da drin vorkommt. Ja. Er schafft ein Wesen, indem er Farben in einen Tank reinbringt und das dann eine Regenbogenflagge ergibt. Und die Regenbogenflagge wurde erst zwei Jahre später, 78, ein Jahr später, wann ist der Film rausgekommen? Ich weiß es gerade nicht genau. 74? 75? Wer hat mehr? Wer hat 75. Mehr? Der Film ist ja 75 rausgekommen und 78 wurde die Gay Pride Flagge für den Gay Freedom Day 1978 drei Jahre nach dem Gilbert Film. Baker entworfen. Und gibt's irgendwie ein Quote, dass sie sich daran auch angelehnt haben an dem Film? Das weiß ich nicht genau, aber die Sache ist die Regenbogenfarben sind schon länger im Gespräch. Genau. Spätestens seit Wizard of Oz. Ja. Das ist so, Over the Rainbow. Das ist so ein Grund. Aber tatsächlich ganz spannend, weil mit Rocky Horror Picture Show haben wir neben Wizard of Oz auch einen zweiten großen queeren Kultfilm, ne? Ja. Und verdienter als Wizard of Oz natürlich, weil er genau die Themen angreift. Wizard of Oz ist so, ja, wir lesen da jetzt was rein und beanspruchen das für uns. Are you friends of Dorothy? Aber dieser Film sagt, ich bin euer Film. Ja, ich absolut. Bin für euch. Jeder, der sich irgendwie unsicher fühlt wegen seiner Sexualität, der sich als Außenseiter fühlt, der nicht genau weiß, ob seine Sexualität richtig ist oder falsch ist, findet hier sein Zuhause. Ich bin für euch. Absolut. Oh. Ich glaube, diese Filme, diese Art von Film kriegt mich einfach immer. Filme, die sagen, es ist absolut in Ordnung, so wie du bist. Ja. Man hat sofort so eine emotionale Bindung dazu und ich sitze oft genug bei solchen Filmen in Tränen aufgelöst da, weil ich so glücklich bin, wenn Menschen einander sagen, oh, es ist vollkommen okay, wie du bist. Sei wie du bist, mach's einfach. Ja. Was ich hier nochmal besonders schön finde, ist ja, dass der Film nicht nur sagt, sei wie du bist, mach was aus deinem Leben, aus deinen Begierden und so weiter, sondern dass der Film auch einfach verdammt viel Spaß dabei hat. Ja, ja, der Party-Effekt ist natürlich nicht zu unterschätzen. Der Film sagt, dieses Empowerment, dieser Feminismus, diese queere Selbstbefreiung und so weiter, das ist geil, das ist Rock'n'Roll, das ist Party. Ja. Die Konservativen da, die haben den Stock im Arsch, die sitzen da und kommen nicht klar mit ihren... Haben die Mistgabel im Arsch. Hier ist die Party, kommt zu uns. Und ich glaube, deswegen sind solche Filme oder auch Kunstwerke im Allgemeinen total viel wert. Ja. Weil sie halt auch dem Durchschnittsmenschen, der vielleicht sagt, oh, sie jammern so viel, weil sie Gleichberechtigung wollen und die denken, sie wären was Besonderes. Und die jammern immer nur so rum und so weiter. Den Leuten zeigt er, nee Leute, guck mal, bei uns ist die Party. Ja. Du kannst jetzt entweder hier stehen in dieser grauen AfD-Wolke und in der Nase bohren oder du kommst zu uns und machst den Time Warp. Ja. Come to the dark side of force. Wir haben die Kekse. Ja, also man kann es nicht genug loben, man kann es nicht oft genug sehen. Es macht immer Spaß, auch wenn man alles auswendig kann. Nicht umsonst haben Leute es 1900 Mal gesehen. Genau, und das vielleicht, ich habe es erschreckend oft jetzt gesehen, dass wenn Leute über diesen Film diskutiert haben, dass immer wieder gesagt wird, naja, der Film ist eher so ein Phänomen und als Film eigentlich gar nicht so gut. Das ist völliger Quatsch. Und ich denke mir so, Leute, was redet ihr da? Ja. Dieser Film funktioniert, es ist natürlich ist es geil, dass es dieses Cult-Following gibt, aber dieser Film ist als Film, als Verbeugung vor diesen 50er-Jahre-Tropes, als Verbeugung vor der queeren Kultur, als Verbeugung vor der Spaß am Leben und an Sexualität, ist das einfach mal ein fucking Meisterwerk. Und die Leute sagen, die Schauspieler sind nicht gut. Was auch völliger Quatsch ist. Die machen genau das Richtige. Sie machen das, was sie machen sollen. Absolut. Das, und man sieht ja auch, was aus den Leuten geworden ist. Das waren alles große Schauspieler auch danach. Also natürlich können die spielen. Die wissen bloß ganz genau, wie sie dem Film dienen. Das ist es. Also für mich auf jeden Fall als Nicht-Musical-Fan in der Top 5 der besten Musicals der Filmgeschichte. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und danke, dass du mir nochmal gegeben hast, wo wir gerade dabei sind. Es gibt übrigens eine Fortsetzung, Shock Treatment. Ja, hast du die gesehen? Ich habe keine Ahnung. Und ich glaube, so 80% der Leute, die den Film mögen, wissen auch nicht, dass es diesen Film gibt. Aber Shock Treatment soll wirklich ein guter Film sein. Oh, es geht halt, die Geschichte wird wirklich weitererzählt, ne? Es wird erzählt, was mit Janet und Brad nach diesem ganzen Zeug passiert ist. Genau, ja. Und ich habe so null Interesse dran, aber das Ding ist von Richard O'Brien geschrieben. Ja. Und von Jim Sharman inszeniert. Ja, und die Leute sagen, ja, ist absolut ansehbar, ist halt ein anderer Film. Ja. Ist halt eigentlich... kann man die nur getrennt voneinander diskutieren. Eigentlich ist das nicht so wie bei einer Serie. Und das finde ich auch so krass, dass es diese harte Fanbase für einen einzigen Film gibt. Man ist ja gewohnt, dass so Serien oder sowas eine große Fanbase bilden über die Zeit, über die Jahre von Staffeln, weißt du? Und dann hat dieser Film, dieser einzelne Film, so eine riesige Fanbase. Das ist total geil. Das ist schon hart krass. Danke, Flor. Danke, Johannes. Es war großartig. Es war fantastisch. Jetzt muss ich erstmal rauchen, obwohl ich nicht Raucher bin, aber ich bin gerade so, oh, I got light. Wenn ihr wissen wollt, womit ich mich nächste Woche revanchiere bei Johannes für diesen sexuellen Trip, bleibt dran. Okay. Ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Vergesst nicht, den Time Warp zu machen, mindestens einmal am Tag. Wichtig, wichtig. Doctor's Order, ne? Ja, und denkt immer an die ganz wesentliche Weisheit, die wir auch nie vergessen sollen. Don't dream it, be it. Be it. In diesem Sinne. Bis dann. Ciao. Ciao. Johannes? Ja? Wir müssen eine kleine Reise unternehmen für den Film nächste Woche. Was? Eine kleine Reise? Ja. Keine kurzen Fragen. Es geht Richtung Asien. Okay. Der Film heißt Pulkasari aus dem Jahr 1985. Bitte schau nicht nach, wo ihr herkommt. Vertrau mir einfach und komm mit. Okay, nach wohin? Nach Asien. Komm mit. Okay. Ich vertraue dir jetzt. Es wird ein großes Vergnügen. Pulkasari. Pulkasari. Okay, gut. Dann bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.